Hagel, Schneesturm, technische Widrigkeiten, uns hält nichts auf. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Hallo. Guten Abend. Ja, heute in etwas dünnerer Besetzung, mal wieder durch diverse technische Probleme. Mal sehen, ob wir vielleicht noch mehr werden. Die Zeit wird es zeigen. Und wir fangen da an, wo wir letzte Woche aufgehört haben, im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen. Nein, nicht ganz, aber. Ja, genau, wir haben ja letzte Woche diesen Zap-Beitrag geguckt und da meinte der Ebel ja schon, als ich den weggeschaltet habe, oh, wir gucken das Ende nicht, das Ende war so gut. Und das stimmt, das Ende müssen wir uns wirklich noch anschauen. Das werde ich jetzt mal abspielen. Das erste deutsche Fernsehen. Einmal war der Tagesthemenkommentar regelrecht prophetisch. 2007 kommentierte ein 12-jähriges Mädchen zum Guten Abend, Klima. meine Damen und Herren, willkommen zu den Tagesthemen. Vielleicht ist einigen der Klimawandel ja egal, weil sie sowieso nicht mehr lange da sind. Mir ist es aber nicht egal. Ich muss noch ein bisschen auf dieser Erde wohnen. Eine andere habe ich nicht. Als hätte es Fridays for Future schon gegeben. Warum damals niemand auf das Kind gehört hat? Kein Kommentar. Genau, das war nämlich das. Ja, und Das da war sieht man halt, Greta 1.0, ha? das sieht man auf jeden Fall ganz gut, dass, ja, dass so eine Greta halt, wenn die kommt, dass dann so Journalisten sich sagen, so, ja, da haben wir ja schon lange drauf gewartet. Und deswegen, ja, wenn sich irgendjemand noch gefragt hat, warum die so gehypt wird und ja, so eine mediale Karriere hingelegt hat, ja, ich meine, das ist halt das ist halt ein Betrachtungspunkt von dem ganzen Ding, der genau in das Beuteschema reinpasst von unseren öffentlich-rechtlichen Medien, wie man an diesem Beispiel ganz gut sieht. Ja, und auch diese gleiche aufgeblasene Selbstherrlichkeit so ein bisschen. So, ich bin halt noch länger da und ihr seid bald weg und deswegen. Luisa Neubauer im Kleinformat. Naja, und zu sagen, dass man seitdem nicht auf die gehört hätte, ich meine, seit 2007 sind einige Richtlinien zum Thema nicht nur Umweltschutz, sondern gerade Klimawandel, CO2-Zertifikatehandel ja umgesetzt worden. Also, ich meine, wir marschieren doch in diese Richtung. Stell ich mal wieder die Frage, gegen wen protestieren die überhaupt? Gegen sich selber im Endeffekt. Ja, gegen die ganzen Politiker, die nichts entscheiden. Das hörst du doch immer wieder von denen. Die entscheiden ja nichts und deswegen muss man protestieren. Weil da passiert ja nichts. Wir haben ja immer noch eine Wirtschaft und Industrie in so einem Land. Das muss sich ändern. Ich freue mich drauf. Ja, der WDR hat hier geschrieben, spätestens seit der Diskussion um den Klimawandel, Hashtag Fridays for Future und Greta Thunberg, fragen sich viele, sollen Journalisten weiter, in Klammern außer in Kommentaren, Klammer zu, neutrale Beobachter sein oder als Aktivisten handeln? Und ja, da gab es hier wohl bei einer Journalistenschule ein Pendel dazu, wie der WDR ja auch in dem Twitter drunter schreibt, es ist schon erstaunlich, was man hier uns alles unterstellt wird. Wir haben lediglich eine Frage aufgegriffen, über die bei der Hamburg Media School diskutiert wurde. In Klammern siehe verlinktes Audio, Klammer zu. Dass der WDR weiterhin objektiv und unabhängig berichtet, steht natürlich außer Frage. Ja, das weiß ich Ja, ist nicht, ob das das so so? außer Frage Ja. steht, wenn da schon die Leute natürlich fleißig unter diesem Kommentar. Wer wollte Ja. Herr Restle nochmal? Ja, genau. Okay, nicht beim Radio. Ja, Ja, und da nicht, ja. ich würde da sogar sagen, das Radio hat auch noch tatsächlich einen höheren Standard als das Fernsehen. Nicht sehr viel höher, aber es fällt auf. Keine Ahnung, ich höre kein Radio. Mich. Vom NDR kann ich es auf jeden Fall nicht behaupten. Also was mich eigentlich am meisten an der Sache stört, ist, warum wird diese Frage an der Hamburg Media School diskutiert? Warum wird diese Frage überhaupt gestellt an einem Ort, wo Journalisten ausgebildet werden sollen? Außer um sie zu verneinen, natürlich. Weil, oder als Aktivisten handeln, dann wären sie keine Journalisten, dann wären sie Aktivisten. Gott, oh Gott. Ist doch nicht so schwierig. Ja, das eigentlich ist ja diese müßige Diskussion, Journalismus mit Haltung und so weiter und so fort. Aber der muss weg. Der muss zurück in die Kommentarspalten. Dafür zahlen zu lassen, den Aktivismus oder den Lobbyismus für manche Personen zu betreiben, das ist kein Journalismus. Das ist Pressemitteilungen schreiben. Ja. Ja, aber das ist ja eigentlich immer das Urteil von den Leuten, die gegen Objektivität sind. Ja, sollen wir dann nur noch Pressemitteilungen abschreiben? Nee, ihr sollt ruhig das Thema aufgreifen, Hintergrundinformationen liefern, vielleicht sogar verschiedene Standpunkte diskutieren, wenn sie denn in dem Thema drin sind. Aber was ihr halt nicht sollt, ist zu sagen, Orange Man bad, AfD böse, Wirtschaft ganz schlimm. Das sind so Sachen, die ich eigentlich von Journalisten, außer in Kommentaren, nicht hören möchte. Aber gut. Ja, junge Klimaaktivistinnen bei den Züricher Grünen mit radikalen Ideen nach oben streben, ist ja ein Artikel von der NZZ. Und die radikalen Ideen, ich sage nur Erweckung dank Adorno. Und was stand hier? Dann wurde sie älter, ging ins Gymnasium, begann sich für die Philosophie der Frankfurter Schule zu interessieren. Bei Adorno las sie den Satz, den sie nicht mehr losließ. Es gibt kein richtiges Leben im Falsch. Oh Gott. Und da habe ich, rote so Angst. Wahrheit sein. Auf jeden Hört Fall. Mich jetzt? Ja, jetzt bist du da. Yay. Ja. Bald hatte Schneider ihre Mission gefunden. Den bedingungslosen Tier- und Umweltschutz. Oh, der Adorno-Gedanke kommt auch bei Selina Valgis vor. Schon als Primarschülerin verstand sie es nicht, warum sich Menschen mit viel Liebe um ein Haustier kümmern und am Abend Bratwurst essen. Bratwurst ist nicht aus Hund, Selina. Oder Katze. Die dritte und jüngste im Bunde. Die Klimakrise natürlich, was auch sonst. An vorderster Front kürzlich war sie bei einem Kongress der jungen europäischen Grünen in Istanbul. Selbst redend reiste sie mit dem Zug an. Stunning and brave. Ja, aber radikal, ne? Alle sind so radikal. Und jetzt auch schon in der Schweiz, also. Ich befürchte, wir können nirgendwo hinfliehen. Wird inzwischen wirklich schwierig, also. Vielleicht, wenn Boris Johnson das durchzieht mit der rechtsgerichteten Diktatur in England. Nee, das wird ja wohl nicht passieren, weil ich meine. Aber wenn Seite... du momentan dir die Medien anguckst, scheint das kurz davor zu sein. Ja, scheinbar. Aber ich sag mal so, ich meine, England hat ja auch, also viele von den Problemen, von denen wir hypothetisch reden, in Zukunft haben die ja schon längst. Also. Hm. Mit diversen Polizisten, die dann Leute anrufen, von wegen hier hast du irgendwas gegen Muslime gesagt oder so. Und Messer verboten und was weiß ich nicht, was für ein Krempel. Also ja. Ja, man kann aber auch ganz einfach sagen, I for one, I welcome our new green overlords und sich fügen. Ne? Ja. Ein Tofu-Burger ist da wahrscheinlich für jeden drin. Genau, ich rufe einfach immer Adorno, Adorno, Adorno. Ja, ihr wollt Alerta, meinen Kopf abreißen Alerta, und mich Adorno aufhängen. Ihr wollt mich aufhängen, aber Leute, überlegt mal, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Denkt mal darüber nach, was so ein Strick an CO2 verbraucht. Also ich bin safe. Was, bist du safe? Ja, ich bin sicher. Mich bringen sie nicht um. Ja, weil er den Adorno kennt. Genau. Am besten einfach auch auf gut Glück schon mal so ein Buch von ihm kaufen, das kann man dann vor sich halten und sagen, hier, Weiche. Ja, wer hat hier die richtige Antwort auf den WDR im Prinzip? Der Elitenforscher Michael Hartmann hat dem ZDF mal so ein bisschen die Leviten gelesen und vor allen Dingen halt auch dargelegt, dass die Journalisten heute aus einer anderen Klasse sozusagen kommen. Als ein großer Teil der Bevölkerung, sagen wir so. Und sich das eben nicht zusammensetzt, so aus allen Bevölkerungsschichten, sondern ja, eine ziemlich klare Klasse ist sozusagen, die man da ausmachen kann. Und da sind eben nicht die Allerärmsten, kommen nicht immer aus armem Haus oder so, im Gegenteil. Und da wird dann, also der Hartmann erklärt dann, ja, wie sich das bemerkbar macht und wo, an welchen Stellen auch dann Lästereien passieren, möglicherweise über irgendwelche Leute, die denen es schlechter geht oder so, ohne dass sie das groß merken. Also, ja, muss eben reflektieren, dann versteht man es vielleicht auch irgendwann als Journalist. Das war auf jeden Fall ein ganz interessanter Artikel gewesen hier über dieses Interview. Das Interview habe ich jetzt selbst nicht geguckt, aber ja, die Diskussion darunter kann man sich auch nochmal gönnen. Lohnt sich auch. Also viele der Leute, die da schreiben, haben zum Beispiel auch gesagt, dass viel zu viele Medien viel zu staatstreu sind sozusagen und viel zu wenig kritisiert wird und nach unten getreten wird und solche Dinge. Also die Leute verstehen das schon alle, ne? Ganz gut, habe ich den Eindruck. Nur wer sich da weigert, das zu verstehen, sind dann hoffentlich die Journalisten. Ne? Ja, der Herr, der stützt sich hier hauptsächlich allerdings auf Erhebungen, die vor 2016 stattgefunden haben. Und ich denke mal, der Haltungsjournalismus wird den Trend noch weiter verstärkt haben. Ja, das dürfte ich jetzt zugenommen. Was die Bedingungen angeht, er bezieht sich ja jetzt hier auf die Herkunft und er meint, dass halt von 100% Journalistenstudenten weniger als 4% nicht aus einem bildungsbürgerlichen Haushalt kommen. Hm. Wo mindestens ein Elternteil studiert hat. Ja, und dann hatte jemand vorgeschlagen, auch, dass man vielleicht ja, die Auswahl entsprechend bewusster trifft oder so, dass man da eben bewusst in irgendwelche anderen Gruppen auch mal geht und dann Leute aussucht, aber es ist eben auch so, dass diejenigen, die sich dafür interessieren, den Job dann auch machen am Ende. Ne? Und das sind dann nun mal die Leute aus der entsprechenden Klientel offensichtlich. Also so ein weites sieht man ja auch nicht da raus, ist ja klar. Aber dann ist schon das. Die Frage ist dann natürlich aber auch an der Stelle, inwiefern die Journalistenschulen immer noch die allererste Pipeline sind. Wir sehen ja, der Aktivismus ist parallel zur Journalistenschule auch ein sehr guter Weg, um heute anerkannter Journalist zu werden. Ja, es ist sowieso so eine Sache, dass das nicht nötig ist, unbedingt eine Journalistenschule. Ne? Das ist eigentlich ein freier Beruf. So kannst du ja machen, ob du jetzt was gelernt hast in der Beziehung oder nicht. Ne? Kannst du es zwar studieren, aber muss man ja nicht. Ja, und hier haben wir jemanden, der sich selbst als freie Journalistin marxistische Feministin, ich krieg schon wieder rote Angst, Incel-Expertin, Arbeitsschwerpunkte Incels-Alt-Right, Antisemitismus, feministische Gesellschaftskritik bezeichnet. Aus Deutschland, wohlgemerkt. Und dann mit so wunderbaren Ergüssen hier, wie ein Teil von mir glaubt, dass es ein linker Troll ist, der die Lächerlichkeit der Straight Pride Parade vorführen will. Ein anderer weiß, dass solche Typen tatsächlich und ernsthaft existieren. Und ein dritter Teil fragt sich, wo zur Hölle es Sargon of Akkad Bodypillows gibt. Das ist aber auch kein Bodypillow, das weiß doch selbst ich als als völliger Noob, was den Japano-Scheiß zu großen Teilen angeht. Ein Bodypillow muss doch wie ein Körper geformt sein. Ja, hm? Würde ich auch mal sagen. Ja, auf jeden Fall, auf dem Bild sehen wir halt jemanden mit einem grünen Gesicht. So, Pepe der Frosch. Pepe-mäßig sein, genau, mit einem Free Kekistan-T-Shirt und halt besagtem Kissen, was allerdings nur so ein ja, normales Kissen halt ist, mit dem Sargon so in ja, was ist das für ein Stil? Anime. Anime-Stil. Ja, und auf jeden Fall, ja, das kann ich dir sagen, liebe Veronika. Das braucht man nicht parodieren, das ist schon eine Parodie, dieses Zeug. Das ist alles schon eine Parodie. Eine Parodie nämlich auf Leute wie dich. In diesem Free Kekistan, das ist eine Parodie auf Identitätspolitik. Ja, und eine Parodie auf diese ganzen Pride Parades, das ist ja die Straight Pride Parade. Im Vorfeld gab es schon ganz viele Probleme, die überhaupt anzumelden, was, ja, ich meine, es ist einfach eine Satireaktion. Da sollte es keine Probleme geben. Das ja, eben, und die muss man nicht der Lächerlichkeit vorführen. Das ist so gedacht, ja. Liebe Veronika. Karneval von Kekistan. Wie kann eigentlich eine Frau Incel-Expertin sein, wenn wir ständig erzählt bekommen, dass Männer in Frauenfragen die Klappe zu halten haben? Ja. Warum kann sie dann eine Expertin für eine Sache sein, die hauptsächlich Männer betrifft? Das ist die Abteilung der Selbsterklärten, ne? Ja, sie ist insofern halt Expertin, dass sie dir sagen kann, dass es ein Riesenproblem ist. Und dass sie Geld braucht, um das zu bekämpfen. Dass sie uns alle umbringen werden. Da habe ich übrigens vor 2 Wochen ist mir das eingefallen, dass ja eigentlich dieses Ding mit dem einen Beispiel, mit dem Elliot Rodger und so, ne? Also du kannst genauso gut halt auch, es gibt ja diesen politischen Lesbianismus, der ja auch irgendwelche Scheiße schreibt, die total männerfeindlich ist, was übrigens ziemlichen Schubs hatte in 60er und 70er Jahren da in diesem feministischen Milieu. Also das war absolut nicht fringe. Das war ziemlich Mainstream mit der Dworkin und hier. Da habe ich, glaube ich, auch einen Artikel eingereicht heute, wo das nochmal drin vorkommt. Ja, ich erzähle jetzt trotzdem nochmal kurz zu Ende, was ich jetzt meinte. Jedenfalls, und die hatten ja auch diese Valerie Solanas, die hier auf den Andy Warhol geschossen hat, die eine totale Männerfeindin war und die zu diesem lesbischen Zirkel da gehört hat von Radikalfeministen. Und die Bücher von der, ja, die haben nicht in irgendwelchen Foren irgendwas geschrieben, ja. Und da haben sich auch nicht zig Leute drüber aufgeregt, sondern die haben geschrieben im Emma Verlag. Und diese Scheiße von denen liegt an irgendwelchen Universitäten rum und wird da irgendwie behandelt und so ein Zeug. Das ist der Unterschied. Aber ansonsten ist es genauso. Es sind irgendwelche frustrierten Leute, die irgendwie zu dick oder zu hässlich oder was weiß ich nicht was sind. Und sich dann da irgendwelchen Krempel zurechtspinnen, dass irgendwie alle Männer scheiße sind und weggehören. Oder hier diese Julie Binde, die jetzt zwar nicht ganz so schlimm ist, aber immer noch sagt, dass die irgendwie auf eine Insel gesperrt gehören und so ein Kram. Und die schreibt auch beim Guardian und nicht in irgendwelchen Foren. Jetzt von heutzutage Beispiel. Ne? Da könnte man genauso gut dann sagen, dass man die jetzt alle hier gucken muss, wie viel es davon gibt und so hier, wie heißt sie hier, Katharina Schulze aus Bayern, was wir vor 2 Wochen hatten, dieses Beispiel da, wo sie irgendwie meinte, so, sie will wissen, wie viele Incels in Bayern sind. Ne? Ja, dann kannst du genauso gut fragen, wie viele Lesben in Bayern sind. Weil die ja eventuell auch Männer hassen und irgendwelche Pamphlete schreiben. Und übrigens, das Ding von der Solanas, das hieß auch Manifest. Hm. Ne, also das war eins von diesen Sachen, nicht diese ganzen Sachen, was die Heinis da schreiben, die hinterher Manifest genannt werden, sondern das Ding von der, das hat die sogar selber ein Manifest genannt. Im Unterschied. Ja, Insta-Experte. Was hat sie jetzt hier getwittert? Die Weltraumaffen reden über mich. Nee. Ach ja. Oh Gott. Ja, ist aber auch... Expertin, ja. Durch und durch. Oh. So berechenbar. Ja, und das Netzwerk Recherche. Das Netzwerk Recherche ist mir zum ersten Mal aufgefallen vor 2 Jahren, glaube ich. Ist das nicht dieser Verein von dem Leindecker, von dem ich letzte Woche schon mal gesprochen habe? Kurz. Das weiß ich jetzt nicht. Okay. Aber auf jeden Fall, Netzwerk Recherche ist mir damals im positiven Sinne aufgefallen, weil die hatten da nämlich eine Veranstaltung, wo es darum ging, dass Journalisten keine PR machen. Und das haben wir auch schon häufiger gehört. Und der Deutsche Journalistenverband mit dem Herrn Überall ist ja mittlerweile der Meinung, dass das alles überhaupt kein Problem ist und dass ja auch nur eine Spielart, wie der Überall gesagt hat, ist von Journalismus, das PR. Und das Netzwerk Recherche war damals auf jeden Fall der Meinung, dass dem nicht so ist. Aber ich würde mal denken, dass da mittlerweile auch irgendwie ein Führungswechsel stattgefunden hat oder so. Jedenfalls schreiben wir jetzt hier, JournalistInnen werden von Rechtsextremen bedroht, stehen auf in Anführungsstrichen Todeslisten. Muss man auch in Anführungsstrichen schreiben, aber reden wir bestimmt gleich noch drüber. Auf jeden Fall mit Neue Deutsche Medienmacher, Peng-Kollektiv, Deutscher Journalistenverband, Deutsche Journalisten in der Verdi und Krautreporter fordern wir einen offenen Brief an das Innenministerium, Minister Seehofer, besseren Schutz für Betroffene. Und dann haben sie hier halt ihren offenen Brief, wo es quasi darum geht, dass sie Bescheid wissen wollen, wenn irgendwelche Leute auf irgendwelchen Listen stehen von Rechtsextremen. Und das mit den Listen von Rechtsextremen ist meinen Informationen nach immer noch so, wie das da aus dem Ministerium auch gesagt wurde, dass quasi irgendwelche Leute mit öffentlich zugänglichen Quellen Listen erstellt haben von irgendwelchen anderen Leuten, die sie blöd finden. Und das wurde dann irgendwie als Todesliste interpretiert. Aber soweit ich weiß, gibt es keinen Anhaltspunkt dafür, dass das wirklich so vorgesehen war, dass man diesen Leuten dann da irgendwie einen Schuss verabreicht oder so. Das war doch die Einschätzung der Polizei, meine ich, dass sie gesagt haben, das sieht nicht so glaubwürdig aus und es ist ja auch noch niemand was passiert von der Liste oder so, von daher ist das wahrscheinlich keine Todesliste. Naja gut, der Lübcke ist schon tot, aber ja, ich denke halt, diese Lübcke-Geschichte hat das Ganze auch nochmal ins Rampenlicht gezogen. Ja, also es hatte so direkt damit nichts zu tun. Also es ist, ich weiß nicht, ich glaube im nächsten Tab, sind auch die Antworten vom BKA da drauf. Also hier werden ja einige Fragen gestellt in diesem Offenbrief und das Einzige, was wirklich neu ist, ist eigentlich, dass man quasi das blocken kann. Ah, Verzeihung, einen Moment. Ja, worum handelt es sich bei den sogenannten Listen? Bei verschiedenen Ermittlungsverfahren im Bereich der politisch motivierten Kriminalität rechts wurden diverse Listen, Dokumente, unterschiedliche Datensätze und Versatzstücke mit Informationen zu Personen, Institutionen, Organisationen sichergestellt und so weiter. Entschuldigung, ich bin da. Handelt es sich um Feindes- oder Todeslisten? Nein, es handelt sich nicht um Feindes- oder Todeslisten. Nach eingehender Prüfung jeder einzelnen Datensammlung liegen derzeit grundsätzlich keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die aufgelisteten Personen konkret gefährdet sind. Genau, dann welche Informationen befinden sich auf den Listen? Hauptsächlich irgendwelche Sachen aus öffentlichen Quellen. Ne? Aber es wurde halt für alle Leute eine individuelle Gefahreneinschätzung durchgeführt. Und sollte irgendwas sein, wurden diese Leute informiert und werden auch informiert, weil das die normale Vorgehensweise der Polizei ist. Und damit kann man eigentlich sagen, sind alle Forderungen aus diesem offenen Brief schon eigentlich erfüllt gewesen, bevor der Brief geschrieben wurde, außer dass man diese Auskunftssperre für Informationen aus dem Melderegister beantragen kann. Aber da würde ich direkt antworten, okay, wie wäre es, wenn die einfach mal auch aufhören würden, die Daten aus dem Melderegister an Werbeunternehmen zu verkaufen? Da könnte man noch sich einiges anderes überlegen, was man da mit dem Melderegister nicht mehr machen könnte, ja? Und ich meine, das Melderegister hat einen gewissen Sinn, ja, und das mit der Werbung kritisiere ich, aber es sonst zu beschneiden, muss ja nicht unbedingt sein. Ja, und wie gesagt, hier sehen wir nochmal die BKA-Antworten. Warum wurden diese Listen erstellt? Im Rahmen der politisch motivierten Kriminalität, PMK, werden häufig Informationen über den politischen Gegner gesammelt. Auch das sogenannte Outing, das heißt die Veröffentlichung, wer der politische Gegner ist, ist gängige Praxis. In der Vergangenheit fand es vorrangig nur zwischen den konträren Lagern der PMK rechts und PMK links Verwendung und zielte auf Szeneangehörige ab. Im Zuge der propagandistischen Auseinandersetzung der rechten Szene mit der Flüchtlingsthematik wurden und werden aber auch zunehmend Personen des öffentlichen Lebens, Amtspersonen, Bürgerinitiativen, Medieneinrichtungen, aber auch engagierte Privatpersonen, die sich kritisch mit dem Rechtsextremismus sowie den handelnden Personen auseinandersetzen, Ziel der Agitation. Ja, hier könnten wir als Nebensatz einschieben auch noch einfach Unbeteiligte, die einfach Sachen sagen, die irgendwelche Leute triggern. Aber ja. Über Todeslisten in diesem Kontext zu reden, finde ich schon wirklich problematisch. Vor allem die Leute, die sich hier über das Anlegen von irgendwelchen Listen beschweren, das sind die Leute, die die Blocklisten im Hintergrund alle rumreichen. Nur so nebenbei. Und was mich auch ein bisschen irritiert hat, ist, was macht denn das Peng-Kollektiv auf einer Liste von Journalisten, die sich bedroht fühlen? Das Peng-Kollektiv ist nach meiner Einschätzung ein Haufen gescheiterter Künstler, die irgendwelche Aktionen machen, wie Deutschland geht klauen, aber Journalisten? Verstehe ich nicht ganz. Ey, da muss ich die Leute abends mal anrufen, wenn die Bundeszentrale für politische Bildung mehr Berufstätige erreichen will. Da sind die dann zu Hause. Ja, nee, ich befürchte, so wird es nicht laufen. Weil, nach dem, was ich hier gelesen habe in diesem Artikel, wollen sie die Leute eher auf der Arbeit dann erreichen und beim Ehrenamt. Beim Ehrenamt soll es auch schon ziemlich gut funktionieren, schreiben sie hier. Außerdem freuen sie sich über Fridays for Future, weil die jungen Leute jetzt alle politisiert sind, stand hier unten. Ja, also nach dem Motto, da brauchen sie nicht mehr so viel machen, die holen sich ihre Informationen schon und den jungen Erwachsenen müsste man die eher bringen oder so. Ne? Umso mehr freue es sie, dass jetzt auch schon Fridays for Future eine Politisierung der jüngeren Generation eingetreten sei. Diese Chance muss man konstruktiv nutzen. Aber ja, ich habe schon wieder rote Angst. Das ist heute ganz schlimm bei mir. Ja, aber das, Entschuldigung, das, die machen es einem auch so einfach. Das klingt alles schon wieder nach dem Mief aus Ost-Berlin. Also diesem, so, man hat dann so irgendwelche ideologischen Bildungsstunden für die arbeitende Bevölkerung oder was. Kommt dann einer und erzählt ihnen, wie scheiße die AfD ist oder wie toll der Böhmermann ist oder was. Eine Ängstlichkeit von Lehrern hat es hier gegeben gegenüber politischer Bildung. Oh Mann. Jetzt oh Mann, mit Fridays Mann. For Future, mit dem Angriff von Fridays for Future, ist das alles wieder in Ordnung gekommen. Überparteilichkeit nicht mit Wertneutralität verwechseln, ja? Neutralität ist in der politischen Bildung das falsche Wort. Denn es geht ja darum, dass wir gar nicht neutral agieren können. Neutral im Sinne, es ist uns egal, ob die Demokratie entwickelt oder nicht. Im Sinne der offenen Gesellschaft zu agieren, das steht im Grundgesetz. Okay. Ich meine, im Sinne unserer demokratischen Grundordnung, klar, aber die offene Gesellschaft, was bedeutet das? Ja, frage ich mich was auch. Was bedeutet das? Und ich erinnere da nochmal an unseren Stream, wo wir darüber gesprochen haben, über dieses, wie kritisch soll die politische Bildung sein, wo es da auch um darum ging, dass irgendwelche Träger gesagt haben, hier, lass mal kritischer sein, hier so mit kritischer Theorie und so. Ist das nicht Karl Popper, die offene Gesellschaft? Ja, aber das war jetzt eine andere Anmerkung, das, ja, okay. Wo sie auch darüber reden. Also auch das ist ja ein ziemlicher Einschlag, den wir ja ständig hier beobachten und den man auch durchaus kritisch sehen kann. Kritisch im guten Sinne. Ja, und ich meine, Popper steht auch nicht im Grundgesetz. Ja, ja, eben, klar. Mhm. Nein. Kann man gut finden. Und da ist die Verbindung, da denke ich mal, dürfte da hingehen. Mhm. Ja, Grünpolitiker fälschen Leserbriefe und fliegen auf. Und da ist also der Zeitung hier nach mehrmaligen Wiederholungen aufgefallen, dass es da sehr große Ähnlichkeiten gab zwischen diversen Leserbriefen, die sie bekommen haben, und Pressemitteilungen von den Grünen. Und da hat sich halt herausgestellt, dass das ein Fraktionsvorsitzender, glaube ich, gewesen ist. Das ist schon ein bisschen dusselig, oder? Also wenn man noch nicht mal in der Lage ist, seine Formulierung ein bisschen umzustellen, wenn man sich schon eine andere Identität zulegt, dann finde ich das schon ein bisschen schwach. Naja, aber willst du dir dann so viele Sachen ausdenken, oder wie? Einmal Meinungen für die Pressemitteilung und dann nochmal welche für die Leserbriefe. Ja, die Meinung muss ja nicht ändern, die muss nur anders formulieren, ne? Ja, ich glaube, das ist schon so. Schwierig ja. Genug, also zumindest um da anzukommen. Aber wenn ich mir hier schon angucke, dass hier ein Herz für LeserInnen hier in der Ecke steht, dann würde ich mal tippen, dass sie da auch sich ihre Leserbriefe sparen können. Aber dazu kommen wir auch gleich noch. Die Herrschaften sind aber zurückgetreten. Nee. Das ist zum, doch. Ich glaube nicht, nee. Ich meine, die werden zurückgetreten. Also der eine hat ich gesagt, hatte das auch irgendwo gesehen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Also der eine hat, glaube ich, seinen Fraktionsvorsitz abgegeben oder so, aber den Mandat haben sie behalten auf jeden Fall. Ja, hier haben wir eine brandaktuelle Story, die ist heute noch in die Timeline gespielt. Allerdings ist es relativ kurz und knapp erklärt. Und zwar hat die VG Wort quasi im Zusammenhang, also im die hat ein Medienpartnernetz quasi aufgebaut in der Vergangenheit, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Und die haben jetzt quasi eine Medienkampagne vorgefertigt, die ihren Medienpartnern zur Verfügung stellen. Und das wird hier in Netzpolitik quasi aufgedröselt, weil die an ein Dokument gekommen sind, was einer dieser Medienpartner bekommen hat. Gut, ich meine, das sind sehr viele Medienpartner, deswegen ja, das war ziemlich klar, dass es liegt. In diesem Dokument wird sogar explizit darauf hingewiesen, dass man die ganze Sache diskret behandeln sollte, weil es kontraproduktiv sein könnte, dass diese Kampagne, wenn man mitkriegen sollte, dass es eine zentral gesteuerte Kampagne ist, dass das dann irgendwie negative Auswirkungen haben könnte. Hier sehen wir einen Teil dieses Briefes. Im Endeffekt geht es darum, Es wird darauf hingewiesen, wie bei der Copyright-Richtlinie Artikel 13, Artikel 17 das Medienecho auf den Aktivismus von VG Wort hin irgendwie fehlgeschlagen ist, weil halt so eine Welle des Konträren aus dem Internet gekommen ist und dass man da halt stärker quasi zusammenarbeiten muss als traditionelle Mediengruppen, dass man da eine gemeinsame Front bilden muss. Wenn du runterscrollst nach, ich weiß nicht, die zweite, dritte Anlage, da ist auch eine Liste von den Medienpartnern. Also das sind die Dachorganisationen und die den angeschlossenen Medienhäuser sind dann halt quasi, hier ein Stückchen nach oben nochmal stand die Liste. Presseverleger, Zeitung, National, Regional, Lokal, BDZV, VDL, VDZ, ja, dann VG Media, bestimmte Komponisten- und Musikverlagshäuser, Mitgliedsunternehmen des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, das sind bestimmte Finanzpublikationen, ja, also die sind Teil dieses Mediennetzwerks. Und jetzt wird nicht gesagt, ihr müsst das machen, sondern hier, wir haben eine Kampagne für euch gemacht. Wenn ihr auf die Webseite geht, die wir hier geschaltet haben, ich glaube, die steht auch ein bisschen da drüber, gerechtes-netz.eu, kann sich jeder angucken. Da sind quasi die Kampagnen-Slogans schon vorbereitet. Man kann sich Testimonial-Clips runterladen, man kann sich Bilder runterladen, um die auf Social Media zu teilen. Und das Ganze läuft unter dem Schlagwort nicht okay. Ja, also nicht okay Google, nicht okay Amazon, nicht okay bla bla bla. Und schöne Zielvorgabe hier, Einflussnahme auf die öffentliche Meinungsbildung. Genau. Und Umgang mit also ist doch, und Ziel des Ganzen ist es halt, stärkere Regulation gegen große medienvertreibende Internetunternehmen aus dem Ausland zu bewirken. Was sich ja auch auf den ersten Blick nicht schlecht anhört. Und die Argumente sind hier auch dargelegt, mit denen man hier argumentieren soll. Es ist nicht gut, dass die Internetgiganten mehr über uns wissen, als wir über sie. Es ist nicht gut, dass Gesetzeslücken ausgenutzt werden, um noch mehr Gewinne zu machen. Es ist nicht okay, dass Profite wichtiger sind als die Meinungs- und die Pressefreiheit. Es ist nicht okay, dass die Großen im Netz nicht genug tun, um die Kleinen zu schützen und so weiter und so fort. Ja, also ganz platte Argumente und es wird auch in diesem Dokument nochmal explizit darauf hingewiesen, dass man diese Argumente nutzen soll, und nicht die eigentlichen Beweggründe, also schon sehr seltsam formuliert dieser ganze Brief. Ja, kann man sich auch nochmal durchlesen. Ja, und hier sehen wir die Webseite mit den vorbereiteten Sachen, ne? Radiospots. Es gibt wohl auch noch einen Bereich für Medienpartner, wo man sich einloggen kann und wo man noch mehr Zeugs bekommt. Das habe ich offensichtlich nicht. Und interessant. Geil. Interessanter Fund von Netzpolitik und die Kampagne startet am 1.9., also quasi heute. Die Webseite ist auch erst seit heute online und soll in drei Phasen unterteilt werden über die nächsten 2-3 Monate und das Ganze soll natürlich münden in dem ganzen, oh Gott, wir müssen die Kinder schützen als Phase Nummer 3. Das Argument, das haben wir ja schon öfters gehört, wenn es um Internetzensur geht. Deswegen musste ich gerade auch lachen, wo die hier gesagt haben, ja, Meinungsfreiheit darf nicht beschnitten werden. So, hier geht es um ein geplantes neues Programm in Amerika. Die Techno-Experts vom DOJ hatte ich ja schon mal vorgestellt. Das sind ja im Endeffekt nur irgendwelche Military Contractors, die halt als Sock-Puppet-Accounts irgendwelche Narrative pushen oder Counterintelligence machen in verschiedenen Sprachen. So. Und das wird ja sehr kritisiert von Seiten der Amerikaner, dass das andere Staaten machen würden. Die Russen, die Chinesen und andere staatliche Akteure. Und das ist ja auch so, alle machen das, die Amerikaner machen das ja auch selber. Und jetzt soll es ein neues Programm geben, was deren Ergebnisse der Öffentlichkeit auch mitgeteilt werden sollen. Das soll unter der Schirmherrschaft von DARPA laufen und nicht unter dem DOJ, was an sich normalerweise für sowas zuständig wäre. Aber ich gehe mal davon aus, dass die sich erhoffen, dass mit der Zusammenarbeit über DARPA einfach mehr Wissenschaftler daran teilnehmen werden. Das ist das sogenannte SEMAFOR-Programm. Das ist auf 4 Jahre angelegt, startet allerdings erst 2020, also nach der Wahl. hat auf die Wahl jetzt keine Einflüsse mehr. Ja, und was hier im Endeffekt gemacht werden soll, es sollen im Endeffekt Algorithmen erstellt werden, die die Nachrichten anhand von einem Kriterium prüfen, und zwar, das ist semantische Plausibilität. Und das ist ein interessantes Konzept, weil wir kennen das ja alle, wenn wir irgendwelche schlecht übersetzten Sachen im Internet sehen, da stimmt einfach die Semantik nicht. Ja, weiterhin geht es auch auf irgendwelche Audiosachen ein. Ja, wenn wir uns einen Audioclip anhören und da sagt irgendwer was Komisches und da hören wir, okay, der erste Satz, da hat man irgendwelche Vögel im Hintergrund, beim zweiten Satz, da fährt ein Zug vorbei und im dritten ist einfach Totenstille, dann wissen wir, das ist irgendwie so zusammengeschnippelt worden, ist manipuliert worden. Oder Stichwort Deepfakes, wenn man ein Video hat, was irgendwie erstellt wurde und dann hat auf einmal die Dame, die da im Bild ist, einen roten Ohrring links und einen gelben Ohrring rechts und das ist kein Modestatement, sondern offensichtlich ein Computerfehler. Das sind quasi solche semantischen Plausibilitätsfehler. Ja, und das ist ein sehr interessanter Ansatz. Das ist auch kein Allheilmittel. Natürlich, wenn du dann zum Beispiel jemanden hast, der einfach mit einem Akzent irgendwas postet oder jemand, der einfach ein extravagantes Modestatement hat, machen will, ja, um beim Ohrring-Beispiel zu bleiben, da sind die offensichtlichen Fehlerquellen. Aber es ist ein sehr interessanter Ansatz, aber es ist halt besonders kontextlastig und deswegen besonders intensiv und die hoffen, dass sie es bis 2023 fertig haben. Ja. Ja, aber die Webseite genderleicht.de, die wird betrieben so von Journalisten und hier sind wir wieder beim Thema Aktivismus eigentlich im Journalismus. Weil dieses ganze Gender-Gerede und so, klar, es wird hier auch verkauft als, es ist ja einfach nur Gerechtigkeit, so, ne? Es ist doch einfach nur Rücksichtnahme und Gerechtigkeit und deswegen müssen wir das jetzt alles machen und wenn du es nicht machst, bist du ein Arsch. Gerechtigkeit ist Gleichmacherei, ne? In Wirklichkeit ja. Oder nicht. Ja. Ja, genau, und also, soll ich mal irgendwo draufklicken hier? In den Medien. Was meint ihr? Was wollt ihr? Tipps und Tools? In den Medien. Tipps und Tools. In den Medien, hätte ich gesagt. Schreibtipps, Textlabor, Wissen, Wörterbuch. Wissen. Wie geht das mit dem Gendern in Wort und Bild? Wie kann man denn Bilder gendern? Hä? Keine Ahnung. Ja. Scroll mal runter. Vielleicht. Vielleicht kommt da ja die Erklärung, genderleicht schreiben. Weg vom Personalisieren. Nehmen Sie geschlechtszentrale Oberbegriffe. Nutzen Sie Relativsätze. Hä? Sowas, achten was Sie auf den Lesefluss. Den Leuten sagt, dass sie es nicht machen sollen. Weg vom Personalisieren. Nennen Sie die Tätigkeit und nicht eine Person, die etwas tut. Genau, entmenschlichen. Glückwunsch. Kann man so sehen. Schränken Sie alles nur auf den Zweck. Herzlichen Glückwunsch. Die Person, die Kranke gesund macht, oder was? Ja. Seien Sie konkret. Die Person, die Kulturmarxismus betreibt. Wenn Sie das Geschlecht der Person kennen, über die Sie schreiben, machen Sie Ihren Text passend. Besonders wichtig bei Abbildungen auf Fotos oder Videomaterial. Arbeiten Sie mit korrekten Personenbezeichnungen. Ganz wichtig. Was, ich meine, es sind schon Kriege ausgebrochen, weil die gesagt haben, ja, Frau Churchill und dann. Ist das nicht widersprüchlich auch mit dem anderen Kram? Also hier soll man die Leute dann richtig abbilden und als nächstes sagen sie dir, aber bitte nicht personalisieren. Oh. Da geht es um die Personalisieren, also um das Personalisieren einer Tätigkeit. Also der Mensch, der Kranke gesund macht, der Arzt damit oder der Heiler, damit hast du das halt personalisiert. Okay. Die Krankenschwester. Ja, die Partizipien sind auch sehr lustig. Das hört sich schon fast irgendwie wie ein Katechismus an. Befolge die Partizipien. Herausgegeben von betrifft die Sache und ist damit besser aus als Herausgeberin. Oh nee, das. Moment mal. Hier steht ja nicht mal das. Hier steht auch nur Autor. Das Sternchen nicht benutzt. Nein. Naja, ist ja auch ein Negativbeispiel. Was ist mit dem guten alten Wort Autorin geworden, passiert? Also, das ist weg. Das gibt's nicht mehr. Nehmen Sie geschlechtsneutrale Oberbegriffe. Ja, ist auch wieder so eine Entmenschlichung der Sprache im Endeffekt. Lehrkräfte, Fachkräfte, medizinisches Personal, da haben wir mein Beispiel. Wir sind alle nur Personal. Eltern, Geschwister. Ich darf nicht mehr Vater, Mutter, Bruder und Schwester ist nicht mehr gut, oder was? Nee, nee. Seid ihr doof? Du hast jetzt nur noch Eltern und Geschwister, mehr hast du nicht. Oh. Wer Fahrrad fährt, sollte einen Helm tragen. Wer ein Unternehmen führt, zahlt Steuern. Ja, aber merken die auch nicht, dass das die Sprache komplett vermüllt? Fahrradfahrer sollten einen Helm tragen, Unternehmer zahlen Steuern. Sind beides klarere, knappere Sätze. Das andere ist Aufblaserei. Ja. Deutschland ist eh schon so eine lange Sprache. Wir brauchen eh schon meist mehr Buchstaben als andere Leute. Oh. Okay. Ja, die halten sich selber nicht dran. Mehr braucht man dazu nicht zu sagen, glaube ich. Das finde ich auf jeden Fall interessant, dass Sie hier sagen, schreiben Sie für Ihre Zielgruppe, benutzen Sie das Gender-Sternchen oder den Gender-Gap, wenn es für die Menschen passt, die Sie mit Ihren Gedanken erreichen wollen oder wenn es zu Ihrem Medium passt. Weil, ich meine, das drucksen Sie jetzt ja auch überall drauf. Also es dürfte ja dann eigentlich auf keiner Webseite, die Sachen beschreibt, die sich nur an alte weiße Männer richten, darf das dann eigentlich nicht passieren mit dem Gender-Sternchen so, ne? Also zumindest nicht nach diesem Ratgeber hier. Ja, du weißt doch, die alten weißen Männer veralbern das dann immer und lesen das als oder sowas. Da braucht man das nicht. Preach to the choir. Das ist ja eh alles, was die machen. Für die sind alte weiße Männer ja eh hoffnungsverlos verloren. Die bäumen sich nochmal auf vor dem Tod, aber dann sind sie ja auch weg. Doppelnennungen schließen divers aus. Achtung, Achtung, Achtung! Doppelnennungen schließen divers aus. Ach so. Das ist keine Übung. Krankenschwester und Krankenschwesterin. Ja, genau. Divers, oh, jetzt habe ich es verstanden. Ich habe jetzt versucht zu verstehen, was der letzte Satz. Oh Gott. Da fragen Sie Rollenklischees. Setzen Sie mit Doppelnennungen doch mal Überraschungseffekte. Überraschung! Chefärztinnen und Oberärzte, Zuhörerinnen und Zuschauer. Müssen wir unbedingt für einen Streamtitel mal machen. Friseur und AutomechanikerInnen. Überraschungseffekte. Schreiben ist kein Zirkus. Irgendwie. Oh. Überraschungs. Oh. Mein Kopf. Das ist nicht fair. Achten Sie auf den Lesefluss. Schon mal laut vorgelesen. Hört sich Ihr Text durch Gendern holprig an? Ja, tut er. Ich muss ständig sagen. Was Sie sagen wollen, können Sie sich auch anders ausdrücken. Probieren Sie es aus. Aber am allerwichtigsten und genau. Entscheidend für den, für das Überleben der Welt. Ja. Vermeiden Sie das generische Maskulinum. Zahlreiche Studien belegen. Studien zeigen, Hashtag. Bei einer männlichen Bezeichnung haben die meisten Menschen einen Mann vor Augen. Und noch was, genderleicht.de. Diesen Menschen, den die mal Leute vor Augen haben, den kriegt niemand zu sehen. Der außerdem gibt es da eine Ausnahme, und zwar Kriminelle im Weltall. Da gibt es nämlich bis jetzt nur eine Frau. Stimmt. Aber müsste es dann nicht KriminellInnen im Weltall heißen? Wen interessiert das denn, woran jemand denkt, wenn einer sagt, ich war halt beim Arzt? Also was passiert ganz dann? Wichtig, dann denkt sein Gegenüber, oh, er war halt beim Arzt. Aber wenn du nicht weißt, ob das eine Frau warst, dann weißt du doch gar nicht, ob du ihn nicht fragen musst, ob er noch eine zweite Meinung einholen sollte. So voll fies. Also bitte, das macht doch einen großen Unterschied. In einer Männer. Manche haben auch einfach Tomaten auf den Augen. Das passiert auch. Spielen Sie mit der Sprache. Halten ja, Sie sich nicht verbissen an Regeln zum Gendern. Oh Gott, wer wird denn sich verbissen an Genderregeln halten? Da kann ich mir ja niemanden vorstellen. Genau, es gibt ja auch keine Leute, die einen... Hauptsache, die zeigen in ihrem Text, wer die Person ist, um die es geht. Es gibt ja auch keine Leute, die einen sofort die Plattform wollen, weil man falschen Pronomen benutzt oder so. Das haben wir auch nicht letztens erst bei dieser super tollen Seite Regenbogenportal hier vom Familienministerium gesehen, wo da irgendwie ständig behauptet wurde, ja, wenn man die Leute nicht nach ihren Pronomen fragt und die nicht benutzt, dann das ist sehr verletzend. Reduktion, Redaktion. Mhm. Ihr braucht Vielfalt. Ja, wer macht das denn mal? JournalistInnen aus einer Anwandererfamilie. Haben die schätzen die neuen deutschen Medienmacher. Sowas aber auch. Pro Quote, neue deutsche Medienmacher. Hier sind schon die Teufel irgendwie alle versammelt. Ja. Oh, Menschen mit Behinderung führen Vorbehalte. Ja. Was? Ich meine, wir haben eine kleine Zeitung. Nehmen wir mal an, einfaches Beispiel, irgendwie eine kleine Lokalzeitung und da stelle ich dann einen Behinderten ein. Wie berichtet der anders über die 40-Jahr-Feier vom Kegelclub, die Kirmes oder was ist da, wo? Ich verstehe es einfach. Aber vielleicht gab es bei der Kirmes ja keinen barrierefreien Zugang. Ja, aber das interessiert doch auch wieder dann nur Menschen, die auch die gleichen Probleme haben wie er. Aber du musst für deine Zielgruppe schreiben, das hast du doch gerade gehört. Ja, aber das tut er ja dann im Endeffekt nicht, wenn er über die Barrierefreiheit schreibt und nicht über die Band, die gespielt hat, oder ob das Bier früher alle war oder so. Also ich glaube, dass beim Kegelclub alle Leute nur einen Arm hätten, wenn da mal mehr für die geschrieben wird in dem Journalismus. Oh Gott, ey. Moritz Neumeier, Stand-Up-Comedian. Ich habe zum Beispiel das neue Buch von Sophie Fassmann gelesen. Ja, großer Fehler. Die benutzt dieses Gender-Sternchen. Und ganz ehrlich, nach 3 Seiten fällt dir das nicht mehr auf. Also mir würde es noch auffallen. Ich würde auch keine 3 Seiten schaffen, glaube ich, von diesem dämlichen Buch. Ja, aber Chris, ganz ehrlich, du würdest Moritz Neumeier auch nicht als Comedian bezeichnen. Naja, ein paar von den Sachen, die der macht, sind schon ein Witz. Aber ich weiß nicht, ob das freiwillig ist. Oh, guck mal, Journalistinnenbund, Pro Quote Medien, Pink Stings, Marlisa Stiftung. Wo? War hier gerade, das war wieder so eine Zeile, wo 1000 Sachen irgendwie auf dir. Ach da, okay, ja. Wenn die jetzt alle eine gemeinsame Plattform haben, ne? Gendergerechtigkeit. Wenn die jetzt alle zusammen sind auf der Plattform, dann können die alle ihre eigenen Dinger können die einstellen dann, ne? Hier Marlisa und Pink Stings und so, können die alle schließen. Und was, ne? Eines lässt sich nicht mehr wegdiskutieren. Das Engagement von diesen ganzen Uschis, die nichts Besseres zu tun haben und vielen, vielen anderen zeigt Wirkung. In der Medienarbeit ist Gendergerechtigkeit unverzichtbar geworden. Wollt ihr die totale Gendergerechtigkeit? Natürlich. Oh mein Gott, echt. Okay, ich beschreibe jetzt mal Tätigkeiten, nicht Personen. Diese Leute hier sind Kulturmarxisten. Nee, diese Personen verbreiten den Kulturmarxismus, muss es richtig sein. Ja. Kulturmarxismus in. Das Wort Studierende als Alternative zu Studenten oder Studentinnen. Und das hat man euch auch schon 100-mal gesagt, warum das falsch ist. Aber gut. Da. Die große Gendersprachdebatte 2018. Wer erinnert sich nicht? Die große Gendersprachdebatte 2018. Hey. Ein Sparkassenformular wurde die ausgelöst. Nee, und nicht, die wurde ausgelöst durch Leute wie diese Menschen hier, die sich auf diesen Krempel stürzen und das aufblasen bis zum Abwinken. Guten Tag, Marlies Krämer. Bitte machen Sie Ihre Angaben in den Zeilen für Name, Adresse und Telefonnummer. Gut, und dann nicht Guten Tag, Frau Krämer, oder was? Oh Gott, oh Gott. Nee, weil Frau ist doch schon der Falsche eventuell. Du weißt doch gar nicht, was die mal liest. Was die haben will. Bei welchem Pronomen soll ich sie denn ansprechen? Ja, ich glaube, da scheitern schon die meisten mit der Antwort. Ja, einfach Genosse oder Genossin. Ne? Genoss Sternchen innen. Oder einfach mit Funktion als Genießende. Ja, Gender im Journalismus, klar geht das. Gender-Sternchen mögen unsere Leser nicht, sagt Kevin P. Kevin. Die Antwort, das P steht für Penis wahrscheinlich. Die Antwort ist, geschlechterrechtliches Schreiben geht auch ohne Wortschätze. Schreiben Sie über Männer und Frauen und über alle Geschlechter, wo es notwendig und richtig ist. Das Gender-Sternchen sollte zum Medium und zur Zielgruppe passen. Sagen wir jetzt noch, solange wir es müssen. Bald nicht mehr. Die Überschriften werden länger, sagt Gunnar M. Das stimmt. Wenn Sie mit Doppelnennung arbeiten, lassen Sie die Person weg und denken Sie sich eine knackige Überschrift aus. War ein Problem gelöst. Ich habe diese ganzen. Das ist echt. Wie ist denn das SEO-technisch, wenn du nicht irgendwie auch die so Personenbezeichnungen wie Radfahrer oder so auch gewertet? Ja, es googelt doch aber keiner. Denk mal an die Zielgruppe. Alle googeln immer Radfahrer Sternchen innen. Das passt auch zu denen. In unserer Redaktion ist das generische Maskulinum Pflicht. Ich muss so schreiben, sagt Peter. Und jetzt sag mir, wer dahinter steckt. Wie wäre es, wenn Sie die angeblich geschlechtsneutrale Personenbetitelung vermeiden? Schreiben Sie Ihre Texte so, dass Sie Tätigkeiten beschreiben. Arbeiten Sie mit Relativsätzen. Nutzen Sie Ihre Lust am Formulieren. Mit relativ sitzen, jo. Das ist grauenhaft. Das ist einfach grauenhafter Mist. Hier im Chat sagt jemand, es geht nicht um die Sprache. Die wollen einfach nur Geld dafür, allen zu sagen, dass es wichtig ist. Und das Gefühl habe ich allerdings auch. Mhm. Deswegen will ich jetzt wissen. Ja. Gefördert von Bundesministerium für Familie. Wir sind unabhängige Journalisten, wir arbeiten jetzt für das Ministerium. Frauen und Jugend, ja, genau. Oh Mann. Ja, dann merkt man wieder, dass das kein Ministerium für Männer ist. Ein Projekt von Journalistinnenbund. Ja, was fällt uns da auf? Allerdings mit Männern da drin. So, ich finde das total ungerecht. Ist das nicht das irgendwie ungerecht, dass man gar keine Männer da drin hat? Und wo sind die Trans? Sind die auch dabei? Journalistinnenbund ist ja auch keine Doppelnennung. Also ist ja nur Journalistinnen. Und das kommst du nicht rein, glaube ich, als Kerl. Das schließt auch das divers aus. Ja, natürlich kommst du da nicht rein als Kerl. So, kommst hier nicht rein. Aber ist ja eine, hier eine gemeinnützige Organisation. Und gemeinnützige Organisationen können natürlich Männern verbieten, nicht Mitglied zu werden, aber umgekehrt natürlich nicht. Ich meine, alles klar, ne? Ist alles ganz klar geregelt in Deutschland. Ich plane jetzt, mein Sohn, mein Transsohn ist jetzt bei der Schülerzeitung, ich werde den da reinklagen. Also der muss ja die besten Möglichkeiten haben und da ist der Journalistinnenbund ganz weit vorne. Aber ich glaube, das wäre auch eher eine Strafe. Ja, hier haben wir das Bild jetzt. Hier kommt das Bild. Die diskriminierungsfreie Bildgestaltung. Was genau zeigt das Bild? Transportiert es ein Klischee? Ist es möglich, Geschlechtsrollenstereotype zu vermeiden? Visuelle Geschichten geschlechtersensibel erzählen. Wäre es wichtig, Frauen und Männer in gleicher Zahl zu sehen? Nein, nächste Frage! Entspricht die Darstellung der gesellschaftlichen Vielfalt? Das kommt auf den fucking Fotografen an. Nächste Frage! Ja, und ist das immer der Anspruch auch, ne? Oh, dass man das gesellschaftlich abbilden. Ja, natürlich ist das dein Anspruch, Mammon. Ich will aber nur Fantasie. Ist das Bild frei von Vorurteilen oder bestärkt es sie? Also diese Seite hier, das Bild, was ich von dieser Seite habe, ist absolut nicht frei von Vorurteilen. Es ist total durchsetzt von Vorurteilen und bestärkt sie in jeder Art und Weise. Auch diese Kommentarunterschrift aus der Resolution des 40. Herbsttreffens der Medienfrauen 2017. Das erinnert mich irgendwie auch so an so kommunistische Parteitage. Definitiv. Das 40. Herbsttreffen heißt es. die Medienfrauen befinden, die da hinkommen, Kolonne, die dritte internationale, ja. Im Herbst des Lebens wahrscheinlich. Ja, genau. Männer erklären die Welt, sie sind Experten. Ist das so? Wenn ihr das sagt. Ich meine, ihr seid Journalisten, ihr würdet mir nichts Falsches erzählen. Game-Show-Moderatoren. Game-Show-Moderatoren. Wer guckt überhaupt noch Game-Shows? Wer guckt überhaupt noch Fernsehen? Vor allem, um Experten zu sehen, die einem Informationen geben. Ja. Alles klar. Ja, genau, der sagt dann, tut mir leid, die 100 Leute haben was anderes geantwortet. Das wär ein großer Unterschied, ob das jetzt eine Frau machen würde. Das wär ein Riesenunterschied. Oh, Mensch, Leute. Wir haben 100 Leute nach ihrem Gender befragt und die Antwort ist? Genau. Die Antwort ist, 50 Leute haben gesagt Mann, 50 Leute haben gesagt Frau. Wir haben sie alle sofort erschossen. ...3500 Stunden Fernsehprogramm und 800 Kinofilme untersuchen lassen. Na, da habt ihr aber reingehauen. Und da zählt, das ist so wie irgendwie so Kaffeesatz lesen, oder? Wenn ich nehme mir 3500 Stunden Fernsehprogramm und die 800 Filme und dann zähle ich so lange, bis ich das Ergebnis habe, dass irgendwie die Männer und Frauen und... Oh. Ich muss mir das gerade so vorstellen. Ruft die Malisa-Stiftung an. Ich meine, gut, das ist ja auch, da merkt man wieder, das sind einfach richtige Probleme, die Leute erkannt haben. Ne? Es ist nicht so, dass sie von vornherein schon mit ihren Voreingenommenheiten da ankommen und dann nur sich selbst bestätigt wissen. Nein, überhaupt nicht. Dann ruft die Malisa-Stiftung an und sagt, Leute, ich brauche eine Studie hier. Zählt mal bitte. Und dann setzen sie sich hin und so, oh, ich gucke jetzt einen Film. Okay, ein Penis, zwei Penis, drei Penis, vier Penis, eins Vagina, fünf Penis, sechs Penis. Oh mein Gott, ey. Und wer spricht mit wem und wie viel und über was, ne? Ach ja, aber das ist auf jeden Fall total wichtig wegen dem Fortschritt der Gesellschaft, dass wir wissen, wer was in der Hose hat. Und wie viele? Ton. Ob Live-Interview, Moderation oder Podcast. Hilfe, Entdeckung. Sie reden über uns. Sprechen Sie oft von jeder? Nutzen Sie das Wörtchen Mann? Und reden Sie häufig von Personen im generischen Maskulinum? Ist natürlich auch einfacher. So, und das wurde ja schon immer so gemacht. Essen Sie Nahrung? Trinken Sie Wasser? Reden Sie häufig von Personen im generischen Maskulinum? Das ist natürlich einfacher und wurde auch schon immer so gemacht, aber... Ja, vor allen Dingen Studien zeigen. Leute, guckt euch einfach die englische Sprache an, guckt euch die türkische Sprache an, guckt euch irgendeine Sprache an, die nicht so durchgeschlechtet ist wie Deutsch zum Beispiel. Und dann seht ihr, dass die Leute genau die gleichen Vorstellungen haben und es ist halt teilweise aus Englisch. Ändert, das ist ja das Gemeine, aber das ist auch noch fehlinterpretiert, weil es aus einer anderen Sprache kam. Das sind so Dinge wie dieser Stewardess und Steward oder so, die sind dann in der deutschen Übersetzung ja Flugbegleiter, da stellt man sich auch keine Frau unter vor und solche Dinge. Ne? Also. Das war alles ganz schön. Ich glaube auch nicht, dass es so viele Studien gibt, wie da behauptet. Diverse Studien. Das sind zwei oder drei höchstens. Ja, Studien, die den Auftrag gegeben haben, ne, zum Penis zählen. Ja. Tja, es kann auch nur eine Studie sein, solange sie divers genug ist. Ne? Und ich sag nur, alle. Ja, die Studien bringen halt immer das, was sie bringen sollen. Ne? Das kennt man ja mittlerweile. Und speziell die Geisteswissenschaften haben da ja eigentlich auch ein Problem, ne, an der Stelle. Ja, ist auch teilweise ja, aber auf jeden Fall hier Deutschlandfunk Nova, ne? Ich sag nur WDR von wegen hier und Radio ist besser und so und wir sind natürlich vollkommen objektiv. Ja, genau. Ich Wir bekommen auch Mails von Leuten, die kritisieren, wenn wir nicht gendergerecht formulieren. Das ist ja schlimm, das ist ja wie bei der Tagesschau, wenn die im Kommentar was sagen. Die kriegen ja dann auch Briefe und Mails und so, wo die Leute sagen, nee, das stimmt nicht. Aber das finden die hier ganz interessant. Oh, aber hier finden sie es interessant. Das zeigt, auch, dass sich da was verändert hat, ja. Das zeigt sich. Das ist gar nicht Hass. Komisch, ne? Ich würde sagen, es sind einfach Leute, die Männer hassen und deswegen halt nicht wollen, dass man so über die redet. Ein generisches Maskulino verwendet. Aber ja, scheinbar nicht. Denken Sie nach, über wen Sie berichten. Wird einfach nicht akzeptiert, dass die Sprache so gewachsen ist. Waren wirklich nur Demonstranten auf der Straße? Haben Sie also eine reine Männerdemo gesehen? Das ist eine Kulturtechnik, die uns das einfacher macht, unsere Sprache irgendwie zu benutzen, dass wir uns geeinigt haben, dass wenn jemand sagt Fußgänger, dass das alles sein kann. Und das hat, da sind wir immer gut mitgefahren, bis ihr Äffchen angefangen habt, daraus ein Identitätsproblem zu machen. Es ist auch nicht unbedingt so, dass es direkt, wie soll man sagen, es ist zwar natürlich ein männliches Wort, aber in einer anderen Formulierung ist es ja auch nicht einfach so, dann über eine Frau zu stülpen oder so. Also wenn man sagt, sie war Fußgänger oder so, ist das ja gut, das ist noch richtig, es kann auch Fußgängerin sein. Also es kann auch zu Verwirrung führen halt. Ich gucke mal, ob ich noch ein besseres Beispiel finde. Ja, was sagt der Blog? Die Neuigkeiten beim NDR gendern wir seit 2 Jahren. Ja, deswegen mag ich euch auch nicht. Unter anderem. Ich weiß nicht, ob das kommt noch, weil bei der NZZ haben sie doch über den... Aber es ist total, auf jeden Fall ist es keine, es ist alles vollkommen objektiv und wir machen natürlich keinen Aktivismus. Auch nicht mit dem Tarek Tesfu und Fräulein, wir können den Hals nicht voll genug bekommen. Habt ihr eigentlich mitgekriegt, weil da oben wieder so ein Fußballding war, dass die Medien inzwischen einfach schreiben, Fußball-WM-Spiel, bla bla bla, und nicht mehr Frauenfußball-WM-Spiel? Also es wird jetzt hier auch wieder Fußball-WM, ja? Statt Frauenfußball-WM. Das wird jetzt in fast allen Publikationen wird so getan, als sei der Begriff Fußball-WM für beide, ist es ja grundsätzlich auch, man hat früher Frauenfußball-WM gesagt, damit die Leute wussten, ob sie einen Artikel interessiert oder nicht. Aber ich glaube, es ist einfach so nach dem Motto, oh ja, dann schauen wir mal, generieren wir mehr Klicks, wenn wir den Leuten vorher nicht mehr sagen, ob es bei Bundesliga oder irgendwas um Frauen geht oder um Männer. Ja, und ich wette, die bilden sich aber trotzdem noch selber ein, dass der einzige Grund, warum das eine interessanter ist als das andere, einfach nur die Tatsache ist, dass die da anders drüber reden. Und wenn sie das ändern jetzt mit denen drüber reden, dann wird das auch gleich interessant sein. Weil ja unser Journalismus ja komplett bestimmt, was wir von irgendwas halten. Aber es ist auch so billig gemacht, jetzt haben sie die Frauen-Bundesliga vor die Männer-Bundesliga am Samstag in die Sportschau geschoben und können dann demnächst irgendwie höhere Zuschauerzahlen ausweisen. Herzlich. Ernsthaft, ist das so? Ich meine, das hätte ich so gesehen, ja. Oh Gottes Willen. Ja. Das ist ja armselig. Oh Gott, ist das armselig. Ja, es ist doch eine Masche, ne? Natürlich, ja. Der versucht dann irgendwelche Zahlen halt hinterher zu haben oder so. Ja. Ach Gott, die Mito ist auch dabei. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Die hat auch schon mal intelligente Sachen geschrieben. Ja. Nun ja. Ja, und die, ich weiß nicht, ob das jetzt in Zürich ist oder so, auf die NZZ hat das jedenfalls berichtet, dass dann in so einem Stadtrat, meine ich, jetzt auch Zwang ausgeübt wird. Ja, kommt gleich noch, habe ich noch. Kommt als nächstes, glaube ich, sogar. Okay. Aber gut, wir können das ja jetzt auch mal hier, dann gehen wir da mal zu über, genau. Ja, da hat nämlich die Dame eine Interpellation eingebracht, was, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine Anfrage ist an die Verwaltung oder so. Und die haben das dann abgelehnt und gesagt, das beantworten wir nicht, weil das nur mit generischem Maskulinum formuliert ist. Ja. Und jetzt gab es ja einen riesen Bruhai, wo sie da, das jetzt also im Stadtrat dann da irgendwie oder im Gemeinderat besprochen haben, weil die Dame natürlich das beantwortet haben will und es nicht einsieht, dass das ein Ausschlusskriterium sein soll. Und irgendwie außer dieser SVP sind sich da irgendwie alle jetzt einig, dass das alles, ja, es muss halt so sein mit dem Genderkrempel und so. Und dann steht hier drin, das will ich auch nicht vorenthalten, ausgerechnet ein FDP-Politiker konnte Prelitz, das ist hier eine Dame, die gesagt hat, wir haben 50 Jahre dafür gekämpft und ich will keinen Rückschritt erleben. Also im Sinne von geschlechtergerechte Sprache. Mhm. Und dann sagt hier einer von der FDP quasi so, ja, keine Sorge, das ist ja nur hier, das ist ja ein gesellschaftlicher Trend und ist unumkehrbar. Ja, und da lasst ihr euch ja nur unnötig provozieren jetzt von der Frau Brunner, das ist die halt diese Anfrage gestellt hat. Sie hat ja doch aber auch eine ganz interessante Aussage gemacht, meine ich, dass sie eben sich das nicht verbieten lassen möchte, zu reden, wie sie reden möchte. Ja. Ja, und dass ja irgendwie auch noch nicht als falsch anerkannt ist oder so, das generische Maskulin. Ja, außerdem haben sie ja aber auch geschrieben, dass sie durchaus irgendwie so ein Ding sich da schon in ihre Geschäftsordnung geschrieben haben, die irgendwie in diese Richtung gehen würde. Ja. Und darauf pochen die Leute jetzt natürlich. Ja, wie das dann halt immer so läuft. Ne? Schreibt man will keinem was verbieten, ne? Aber das, was sie sich da reingeschrieben hatten, das war auch relativ offen formuliert. Also es ging dann nur darum, dass man die irgendwie in gleicher Maße irgendwie. Wo stand denn das hier? Irgendwo stand, das war auf jeden Fall nicht ganz eindeutig, aber die lesen das jetzt natürlich so, dass das irgendwie so sein muss. Ich glaube, was sie gesagt hat, hatten sie ganz am Anfang. Ziemlich am Anfang. Ja. Ja, ich lehne es ab, mir Vorschriften machen zu lassen zu meiner Wortwahl, schmetterte sie in den Saal. Leben wir eigentlich in einem Land, in dem die Rede nicht mehr frei ist und ich Wörter benutzen soll, die ich sonst nicht benutze, brauche? Ja, ja, die Antwort lautet ja. Scheinbar ist die Rede nicht mehr frei und ihr lebt in so einem Land. Ja. Ja. Alter Schwede, was ist los da, Schweiz? Was ist los aber bei euch? Also geschlechterdemokratisch, ne? Ja. Demokratisch ist egal, geschlechterdemokratisch ist wichtig, ne? Also wie fixiert kann man eigentlich sein, ey? Naja. Ja, so langsam geraten wir mal wieder in den Teil unseres Streams, der sich immer noch mit Gamergate beschäftigt. Das war hier so ein Ding vom Nerdcore. Der René von Nerdcore war ja schon mal bei uns zu Gast und jetzt hat er hier irgendwie so ein Zusammenschnitt irgendwie von allen möglichen Artikeln hier rausgehauen. Erstmal Hassnetzwerke sind selbst heilend und dann gibt es irgendwie so eine Grafik oder so. Ich denke mal vor, also so nach dem Motto, die bestärken sich alle gegenseitig oder so. Ja, mag alles sein. Und Gamergate comes to the classroom, da haben wir ja schon drüber geredet, ist vollkommener Bullshit. Everything is Gamergate. Bla bla bla. Und das ist dieses mit dem Steve Bannon Zitat, wo er sich wichtig machen will, was ich da in unserem Stream am Mittwoch schon angesprochen hatte. Ab hier hatte die Rechte die Netzkultur gehijackt und eine erfolgreiche Psy-Op initiiert, die aufgrund einer oberflächlichen und emotionalen Berichterstattung der Leitmedien genug Angriffsfläche nutzen konnte. Blödsinn. Blödsinn. Blödsinn. René. Nee, was sagt der René immer? Scheißdreck, glaube ich, hat er immer gesagt. Das nee, Bullshit, stimmt. Hat er gesagt. Das Bullshit, okay, dann ist es Bullshit. Dann wärst du ein Gamergate-Gegner sozusagen, oder? Nee, das ist, ja, also er fand Gamergate zumindest nicht wirklich gut, aber das war jetzt keiner von denen, die so eine Hassschiene fahren, ja. Ja. Okay. Ja, und dann das mit der Radikalisierung durch YouTube, New York Times Artikel, auch vollkommener Quatsch, weil im Endeffekt, ich meine, wir kennen ja alle diese Graphen da vom New York Times, wo sie ihre komischen politischen Begriffe jetzt immer mehr benutzt haben in den letzten 10 Jahren, das ist mal eher Radikalisierung der Leute. Nicht, dass sie sich bei YouTube irgendwelche Sachen empfohlen kriegen, die so ähnlich sind wie die Sachen, die sie vorher schon gehabt haben. Und dann BuzzFeed mit dem Ending Go, das fand ich ja am allerätzendsten eigentlich. Aber da sind sie jetzt auch alle irgendwie drauf, den irgendwie jetzt zum Arsch zu erklären irgendwie. Für die Leute, die ihn nicht kennen, das war, ist ein konservativer Journalist, der bei den Ausschreitungen in Portland, glaube ich, war das, ne? Genau, in Portland, da wo er auch wohnt, und hat er so einen Milchshake da abgekriegt und sie haben ihn auch auf ihn eingetrampelt irgendwie. Und er war danach im Krankenhaus mit einem ziemlich verschwollenen Gesicht. Ja. Ja, genau. Und da gibt es jetzt alle möglichen, ja, wurde quasi Victim Blaming da betrieben im großen Stil, dass man halt eben gesagt hat, was war da auch da und so weiter und so fort. Und dann haben sie irgendwie gesagt, er hätte ja auch behauptet, dass da irgendwie Zement drin gewesen wäre in diesem Milkshake. Aber das hat er gar nicht behauptet, das hat die Polizei behauptet. Und oder solche Sachen halt und werfen ihm da irgendwie vorher, wäre irgendwie so ein Tripad-Fahrer oder so und macht da eine Karriere draus oder so. Widerwärtig. Auf jeden Fall. Ja. Oder so ein Kram halt, also. Ja, das ist halt so, ne? Das ist echt eine Blase hier. Das ist. Das ist so. Noch 15 Krempel, was du halt kriegst, wenn du in dieser Echokammer da irgendwie drin hängst. Dafür ist es auf jeden Fall eine gute, ein gutes Anschauungsmaterial, lieber René. Ja, und hier haben wir die Geschichte, die wir auch am Mittwoch schon mal angesprochen haben. Inzwischen, also ich habe das eingereicht, bevor sich gestern eine ziemlich krasse Wendung in diesem Fall ereignet hat. Also Quinn outet hier einen ehemaligen Lover von ihr als bösen Menschen, der sie angeblich missbraucht, angeschrien, nicht aus der Wohnung gelassen und psychisch manipuliert und was ist. Also im Endeffekt schreibt sie so eine Art Zoe-Post, nur dass Zoe in dem Fall Alex Wolofka hieß. Der hat an dem Adventure Night in the Woods mitgearbeitet, das ein ziemlicher Indie-Hit war. Und sie hat jetzt hier so ein vierteiliges Ding veröffentlicht, wo sie halt eben alle möglichen Sachen vorwirft. Und der Alex Solovka hat gestern, so wie es aussieht, Selbstmord begangen. Also der laut einem Post von seiner Schwester, die auch bei dem Spielestudio arbeitet, haben sie alles versucht, um ihn irgendwie aus dem Loch rauszuholen, in das er nach dieser Veröffentlichung, seiner Entlassung und natürlich dem ganzen Hass aus dem Lager von Zoe, haben versucht, ihn aufzubauen und sich um ihn gekümmert, aber das hat wohl nicht gereicht. Der Mann war sowieso sein Leben lang schon psychisch krank. Frau Quinn schreibt es hier auch, dass er sich dahinter versteckt habe. So sieht es nach dem, was jetzt passiert ist, für mich halt nicht aus. Ja, aber wie gesagt, also Frau Quinn nutzt halt 5 Jahre Gamergate und das Artikel erscheinen dazu, halt so ein MeToo-Ding in der Spieleindustrie durchzuziehen. Sie hat danach auch noch ihren zu Gamergate-Zeiten ihren Gefährten da, den Herrn Alex Lifschitz, hat sie auch geoutet. Oder zusammen mit, hat zumindest dann, nachdem eine andere ihn als Sex-Offender geoutet hat, hat sie sich dann auch drauf gestützt, hat das auch gesagt. Ja, wir sind jetzt wieder an einem Punkt, wo diese üblichen Verdächtigen wieder glauben, sie könnten auf dieser Gamergate-Schiene oder was auch immer noch Geld verdienen oder sich irgendwie wichtig machen. Nachdem jemand gestorben ist, kann ich da gar nicht mehr so wirklich... Ich möchte überhaupt nicht mehr nachdenken darüber eigentlich. Das ist wirklich der Endpunkt dieser ganzen MeToo, Deplatforming, Cancel Culture. Das führt nämlich dahin, dass Leute, die zerbrechlich sind, dann auch zerbrechen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, genau. Und es ist halt auch echt so, ja, dieser Gegensatz da schon wieder, ne? Also, wo man früher diese Regel irgendwie hatte, Oder zumindest die, es immer so aussah, als wäre das die Regel, so nach dem Motto, ja, du kannst doch nicht irgendwie die Sachen, ne, was sie damals bei den Zoe-Post halt gesagt haben, von wegen private Sachen nach außen, in der Öffentlichkeit dann da irgendwie austragen und so. Ja, es geht ja gar nicht. Also, es geht ja gar nicht. Und jetzt ist es MeToo und alle loben es in den Himmel hoch, weil es Frauen machen. Also. Ja, und ich möchte auch sagen, es kann ja durchaus. Bei Zoe Quinn weiß man ja gar nicht, soll man das überhaupt glauben, hat das überhaupt so stattgefunden, aber das hier kann man sekundär. So sagen, dass das Umfeld das auch so ein bisschen bestätigt hat. Also es ist nicht total gelogen. Das kann man ist absolut sekundär, ist mir eigentlich vollkommen scheißegal. Ja, muss ja, ich auch sagen, das ist mir völlig ja, egal. Nur mal nebenbei. Und besonders krass fand ich auch, dass er geschrieben hat, der ist auf sie zugekommen, hat sich irgendwie entschuldigt für sein Verhalten und das hat sie veranlasst, ihn zu outen. Das und sie schreibt dann auch noch, sie will ihm nicht nichts Böses tun, was halt ja, im genau. Nachhinein jetzt auch sehr böse ist. Ich will dir nichts Böses tun, Zwinker-Smiley. Ne? Mhm. Ja. Ja, genau, die auch in so einem komischen Forum da drin war, wo sie Leute angearscht haben da und so. Und natürlich ist es in dem Schatten vom Tod von dem Alec Holowka eine kleine Sache, aber ich erinnere noch mal dran, wie Gamergate angefangen hat, nämlich damit, dass jemand gesagt hat, ich bin missbraucht worden von dieser Frau Zoe Quinn. Ich bin von der psychisch manipuliert worden, ich bin belogen und hintergangen worden. Und das war ganz böse, ganz falsch. Ganz ja eben, das meine ich ja. Das war damals, haben wir uns halt ewig anhören dürfen, so nach dem Motto, das würde überhaupt nicht gehen, ne? Das wäre ganz schlimmes Verhalten und so. Das ist Privatsache vor allem auch, ne? Ja, genau, ja. Und ja, und jetzt mittlerweile, ich meine, gut, das ist einfach nur das Geschlecht, das ist unterschiedlich. Da kann mir keiner erzählen, irgendwie, dass das daran nicht liegt, weil das ist ohne Scheiß ist der einzige Unterschied. Und wer das hier auf Twitter nachlesen möchte, kann das nicht mehr. Frau Quinn zumindest gestern, als ich das letzte Mal das gesehen habe, hatte sie ihren Twitter-Account komplett gelöscht. Aber ich zweifle nicht daran, dass sie wiederkommen wird und uns erzählen wird, warum der Typ selber schuld ist und sie gar keine Schuld an der Sache trifft. Das ist für mich so sicher wie das Amen in der Kirche. Wir können ja zwischendrin vielleicht mal kurz auf die aktuelle Politik schauen. ja, sieht wohl so aus, als hätte die AfD in keinen der beiden Bundesländer es geschafft, irgendwie, in dem heute gewählt wurde, die stärkste Partei zu wählen, wovor alle Angst hatten und schon die Machtergreifung am Horizont gesehen haben. In Brandenburg ist es so, 27% SPD, CDU 15,7%, Linke 10,6%, AfD 23,1%, Grüne 10,5%, FDP 5% in der neuesten Hochrechnung. Die Freien Wähler 5%, sorry Chris. Die FDP 4,7% in Brandenburg. Und Sachsen, wo haben wir Sachsen, Sachsen, Sachsen, Sachsen, gibt es auch eine Sachsen-Hochrechnung hier? CDU 32%, Linke 10,6%, SPD 7,9%, AfD 27,3%, Grüne 8,8%, FDP 4,7%, Freie wieder 3%. Also die Leute, die heute wirklich lange Gesichter haben, sind blau-gelb, würde ich sagen. Der Herr Lindner wird das sicher nicht lustig finden. Aber gut, dass die SPD in Brandenburg es doch geschafft hat, stärkste Partei zu werden, wundert mich ein bisschen, aber nun gut. Also ich denke, da können wir uns auf Rot-Rot-Grün einstellen in Brandenburg. Können die vielleicht nur ARD und ZDF empfangen da oben? Und in Sachsen, na gut, da wird es auch irgendwas geben, eine große Koalition oder... Ja, für Schwarz-Grün wird es da nicht reichen, glaube ich. Ne? Was waren das? 32 und 8,8. Da muss man die Sitzverteilung abwarten. Ja. Aber so viel zu dem, was halt so wahltechnisch passiert ist. Also die großen Volksparteien als Gewinner, ja. Ja, Gewinner. Die haben trotzdem alle Verluste eingefahren. Ne? Okay. Also CDU gewinnt zwar mit 32% in Sachsen, aber das sind immer noch minus 7,4. Linke minus 8,3 in Sachsen. Das SPD minus 4,5. Grüne und AfD und die FDP hat 0,9% hinzugewonnen. Die Freien Wähler 1,4. Also die großen Parteien haben eigentlich alle verloren. Und auch bei den anderen in Brandenburg, SPD 4,7% verloren, CDU 7,6% verloren, Linke 7,8% verloren. Grüne legen zu, AfD legt zu, Freie Wähler legen zu und auch die FDP hat 3,3% zugelegt in Brandenburg und schafft es gerade so nicht, wie es aussieht. Momentan sind aber noch Hochrechnungen, warten wir es ab. Ach so, wir sind immer noch bei dem Thema dann hiermit. Das ist eigentlich eher so Trittbrettfahrer-Ding, was ich einfach zeigen wollte. Die Gamergate haben Zoe Quinn nie geglaubt, außer bevor sie nicht halt diese Anschuldigungen an einen ihrer Exe gesignal boostet hat. Also Gamergate ist ganz böse, weil diese Vorwürfe hat Gamergate angeblich geglaubt, was ich halt völlig lächerlich finde, diese Idee. Weil Gamergate, egal, hat auch jemand auf Twitter geschrieben, also Zoe Quinn könnte sagen, der Himmel ist blau und ich würde rausgehen und nachgucken. Und das ist, glaube ich, das, was ich von 99,9% der Unterstützer von Gamergate erwarten würde, dass sie sagen würden, ich glaube, der kein Wort kann durchaus sein, aber eigentlich würde ich der Quinn gar nichts glauben. Aber es wird halt schon wieder eine ganz andere anderes Narrativ in Stellung gebracht. Und lustigerweise auch wo, ne, das ist hier der Blog We Hunted the Mammoth, der schon zu Gamergate-Zeiten ein absoluter Haufen Dreck war und der aber von deutschen Redaktionsleitern als valide Quelle anerkannt wird. Hallo, was war's? RBB, glaube ich, Radio Fritz, hallo. Diesen Scheißdreck nennt ihr eine gute Quelle. Der weiß nicht mal, er schreibt einfach, was er denkt hier, was er sich ausdenkt und macht sich nicht mal die Mühe, im Netz zu gucken, ob er irgendeinen Unterstützer von Gamergate findet, der sagt, ich glaube Zoe Quinn. Ich kann ihm aber ganz viele Leute zeigen, die ihr geglaubt haben aus seiner Ecke. Und wer das nochmal nacherleben möchte, kann sich das Ende von unserem Sonderstream angucken. Man sollte sich natürlich den ganzen Stream angucken. Aber das Ende von unserem Gamergate-Sonderstream, wo ich die Kommentare zu diesem Outing vorlese, die bestehen zu großen Teilen aus den Worten I, Believe und You. Ja, hier, komm mal, Weltraumaffen-Boulevard. Miley Cyrus hat sich von irgendeinem Hemsworth getrennt. Würde man unter Boulevard verbuchen, diese Geschichte? Gäbe es nicht inzwischen auch Leute, die hier den Kampf gegen das Patriarchat sehen? Also, wir sehen also nicht einfach irgendeine völlig überbewertete Schnalle, die sich von ihrem völlig überbewerteten Typen trennt. Und nein, wir haben es hier mit einer Befreiung zu tun, weil sie ja jetzt auch irgendwie mit einer Frau rumhängt und sie so ein stolzes, wie sagt sie denn, ich bin ein stolzes Mitglied der LGBT-Community. Okay. Und die ist so ein Twerk-Team wahrscheinlich. Ja, ich denke auch, die arbeitet da beim Twerk-Team. Part of the intimacy entailed telling her husband that she was not straight, but had chosen to be with him. Und ihr Grund ist, warum sie ihn ausgesucht hat, ist, das war der von den Leuten, wo ich dachte, der hält mir auf jeden Fall den Rücken frei, was ich eine gute Basis für eine Beziehung finde. Aber ich werde dann aber auch belehrt, weil es geht nämlich gar nicht mehr um solche Beziehungen. Für Miley ist es so, dass die irgendwie praktisch Beziehungen, Partnerschaft und Sex teilen will. Also es hat nichts mehr miteinander zu tun. Dann wird natürlich Simone de Beauvoir wird hier zitiert. Hier wird dann auch drauf gekommen, bin ich eigentlich, weil ich das so wunderbar fand, dass sie hier behaupten, Frauen seien jahrhundertelang praktisch durch die Propaganda der Männer in die Heterosexualität gezwungen worden. Mhm. Ja, das ist so richtig. Männer brauchen Heterosexualität, um ihre Dominanz über Frauen in der Gesellschaft zu behalten. Frauen auf der anderen Seite, denen fällt in immer größeren Zahlen auf, dass sie Heterosexualität nicht brauchen. Und dass es vor allem auch das Fundament ist, auf dem ihre globale Unterdrückung steht. Sag mal, seid ihr völlig von allen guten Geistern verlassen? Ich meine, ich weiß, ihr hasst Biologie, aber es lässt sich halt irgendwie nicht wegreden, dass der Mensch das einzige Tier wäre, bei dem Heterosexualität nicht irgendwie zum Stammhirn gehört. Und das ist halt das, wo ich vorhin auch meinte, da kommen wir nochmal drauf zurück, das ist dieses so, das hört sich an, als wären hier verzweifelte Lesben, die unbedingt mehr andere Frauen für ihr Team gewinnen wollen. Ihr braucht die Heterosexualität, ihr braucht die nicht, ihr braucht die nicht. Schau auf meinen Finger, schau nur auf meinen Finger. Ich, und dann sagt hier I've been inspired by redefining again what a relationship in this generation looks like. Sexuality and gender identity are completely separate from partnership. Na, ich wünsche euch bei euren Beziehungen viel Spaß, Kinder, muss ich sagen. Also, wie gesagt, wie kann man aus einem Boulevard-Ding dann Patriarchat, das Patriarchat ist dann am machtvollsten, wenn die Unterdrückung sich nicht wie Unterdrückung anfühlt oder wenn sie in Biologie eingewickelt ist oder Religion oder grundlegende Bedürfnisse wie Bequemlichkeit, Akzeptanz oder Erfolg. Heterosexualität bietet den Frauen all diese Dinge, aber nur, damit sie sich freiwillig knechten. Ihr habt sie nicht mehr alle. Also gerade in so einem Boulevard-Dings kann man das doch prima hintenrum so reintrichtern. Habe ich den Eindruck. Da passt doch keiner auf. Marci Bianco, ich weiß nicht, wer du bist, aber denk über dein Leben nach. Du kannst dich noch ändern. Ja, hier, True Fruits. Ist euch allen ein Begriff. Wir erinnern uns an die letzte Kampagne, über die hatten wir ja schon mal gesprochen. Über die Geschichte mit dem Sonnencreme-Penis auf der Schulter von der Frau. Und der letzte Drink von denen, der Special Drink, war halt als Sonnencreme-Flasche aufgemacht und so weiter und so fort. Und in Österreich ticken die Uhren schon anders. Da hat der Werberat gesagt, so läuft es nicht. Ja. Und das muss dann, diese Werbung ist verboten. Der österreichische Werberat spricht im Falle der beanstandeten Werbemaßnahmen die Aufforderung zum sofortigen Stopp der Kampagne aus. Zudem stehe die sexualisierte Zeichnung eines ejakulierenden Gliedes auf dem Rücken einer Frau in Kombination mit dem verwendeten Wording Comeback in keinem thematischen Zusammenhang mit dem beworbenen Produkt. Die Werbung könne daher als Verstoß gegen die guten Sitten und verantwortungslos gegenüber der Jugend verstanden werden. Nun kann man darüber streiten, was auch getan wurde, ob ein dummer und abstrakter Penis gleich die Jugend verdirbt, diskriminierend ist oder die Macht des Patriarchats symbolisiert. Ich würde sagen, nein, Penisse sind einfach lächerlich und bekloppt. Ja, und ich würde sagen, junge Leute haben definitiv niemals irgendwelche Witze, peinliche, komische Witze über irgendwas Sexuelles gemacht und die haben auch generell mit Sexualität nichts am Hut, die jungen Leute. Bin ich mir sicher. Die Frage ist, wer diese Säfte tatsächlich kauft, deren Hersteller seinen Kritikern gern ein Fuck you entgegenschmettert. Denn am Ende ist der Verkauf dieser Getränke der einzige Grund, warum solcher Unsinn auf Werbeplakaten und Instagram-Posts verbreitet wird. Ja, das kann ich dir erklären, lieber Freund. Die sagen ihrem Publikum nicht fuck you, sondern die sagen ihren komischen sogenannten Kritikern fuck you. Und das freut diverse Leute. Ist es der Drink für die neue Rechte? Für Pickup-Artists und Zukunftsverweigerer? Pickup-Artists, ja, genau. Die brauchen auch gerade irgendwelche sexuellen Anspielungen, die komischen Pickup-Artists. Ja, ist auch ganz wichtig, dass Pickup-Artists auf jeden Fall rechts sind, ne? Das ist ja, ganz klar, das liegt ja auf der Hand, Timmy. Trinken von früh bis spät und Trufruz mit ganz viel Zucker. Leute, denen alles egal ist? Oder doch die linksintellektuellen Großstädter, die sich im Netz über die Kampagne beschweren, beim Angebotspreis im Supermarkt aber auch nicht Nein sagen wollen? Das erneute Verbot einer bewusst provozierenden Werbung wird der Hersteller sicher für sich ausschlachten können, solange bis es den Leuten zu blöd wird, die dafür bezahlen, darüber schreiben und darüber streiten sollen. Ich glaube, denen, die dafür bezahlen, wird es, glaube ich, nicht so blöd. Die werden schon wissen, ob ihnen der Krempel schmeckt, weil ansonsten würden sie es nicht kaufen. Geil, also ich fand auch diesen, ich habe mir wirklich auch diesen, um die zu unterstützen, habe ich mir diesen Sonnenmilchdrink gekauft und ich fand den sehr lecker. Vor allem hatten die da so, ich glaube Cashewkerne hatten die da gemahlen drin. Das war sehr, sehr sahnig irgendwie. Fand ich gut. Und Charlotte Roche sagt natürlich, man kann auch so lange ein paar Trauben und einen Haps Apfel und zwei Blaubeeren im Mund kauen und hin und her zerquetschen, bis man einen ganz frischen, personalisierten Smoothie hat. Ja, Charlotte, kann man. Gott. Auf welchem Niveau sind wir fucking angekommen? Weniger kaufen, mehr kauen nach Fuck You Bento. Ich glaube, der Herr Jäger hört Weltraumaffen. Ja, so in der Art. Also der hat dann so einen langen Artikel geschrieben und das mit Gamergate nochmal aufgearbeitet und aber Gehwerke hat er nicht erwähnt, oder? Hat er nicht erwähnt, aber er hat, ich glaube, doch die Kontroverse war, glaube ich, so ein bisschen angerissen. Ich habe es nicht ganz geschafft, den Artikel, der war ziemlich lang, aber ist eigentlich auch hauptsächlich ein Lesetipp, dass wer das nicht so kennt oder so oder nicht verstanden hat mit der Kontroverse um den Sexismus in Videospielen, dass er sich vielleicht auch diesen Artikel nochmal anlesen kann, weil er das recht realistisch, finde ich, darstellt und auch eben nicht einseitig oder so. Ja, also ich fand es nicht so tiefgehend, aber auf jeden Fall spricht er halt viele Sachen an, über die wir ja auch jede Woche sprechen. Ja, genau. Und deswegen meinte ich, dass der gute Mann uns vielleicht guckt. Ja, hatte ich auch ein bisschen das Gefühl. Die Turfs. Turfs. Was sind die Turfs? Ja, hier haben wir einen interessanten Fall aus Kanada. Die sind ja besonders progressiv an sich normalerweise. In Vancouver sind die auch nochmal ein bisschen progressiver für Kanada-Verhältnisse. Und ja, da hat es jetzt einen kleinen Zwischenfall gegeben, weil in einem Frauenhaus für vergewaltigte Frauen wollte eine Dame sich quasi einquartieren. Es ist auch ein bisschen umstritten, ob sie wirklich Opfer eines Verbrechens geworden ist oder ob sie da einfach sich einquartieren wollte. Aber auf jeden Fall wurde sie rejected mit der Begründung, dass sie halt noch biologisch ein Mann ist. Und dass es da, dass das halt nicht funktioniert, dass sie da mit anderen Frauen zusammen wohnt, weil die sich nicht gut fühlen und weil die Einrichtungen nicht dafür geeignet seien. Und was sie noch versucht haben, sich rauszuwinden, weil sie ja nicht einfach sagen können, hey, du bist keine Frau. Ne? Und daraufhin, also die durfte da nicht durfte da nicht bleiben. Und daraufhin hat die sich halt gerecht über mehrere Aktionen hinweg ist es bis dahin eskaliert, dass die dort halt eine Scheibe eingeschlagen hat, mehrere Sachen draufgeschrieben hat, Kill Turfs. Turfs sind ja Trans-Exclusionary Feminists. Ja, also Trans-Exclusionary Feministen diskriminiert, weil sie eine Transperson ist. Und drückt ihren Unmut dadurch aus, dass sie halt Schreiben einschlägt, Graffiti versprüht und tote Ratten und andere Tiere vor die Tür legt und solche Sachen. Classy. Richtig ladylike. Ich bin eine Lady. Ja, die NASA hat sich überlegt, 2024 in ihrem Team nur Frauen aufzunehmen. Ob sie das dann durchziehen, wird man sehen, aber erstmal haben sie sich das vorgenommen. Und ob die sich dann gegenseitig beklauen oder im Internet beschimpfen, das gucken wir dann mal. Weil die erste, die da oben war, war ja schon kriminell, oder wie war das, ne? Nee, die erste Kriminelle. Das war nicht die erste, das war die erste Kriminelle. Erste Kriminelle, ja, okay. Ja, aber ich denke auch, sollte NASA sich da nicht, sollten die nicht die vielleicht eine Polizistin dann mitschicken? Sowas in der Art, genau. Und eine Richterin. Und GeschworenerInnen. Ja, was ist denn deren Definition von Woman? Ist auch wieder die Frage, nicht, dass denen jemand eine tote Ratte an die Rakete nagelt. Genau. Ich wollte gerade sagen, ist das nicht auch total misogyn, zu sagen, so, ja, wir wollen gefälligst ein paar Frauen zum Mond schießen? Nein, nur Frauen. Wir schießen jetzt nur Frauen zum Mond. Wir nennen es Artemis. If you believe they put a woman on the moon. Ja, die sollen ja wohl selber hinfliegen auch, vor allen Dingen. Selber, Sicher. Aus eigenem Antrieb, oder wie? gibt es jetzt einen Witz über Einparken auf dem Mond? Oh, auf jeden Fall. Und dann wird derjenige, der den Witz gemacht hat, gefeuert. Ja. Aber ich hätte Vorschläge. Also so eine Besatzung aus, sagen wir mal, Laurie Penny, Zoe Quinn, Anne Vizurek, Banana Suchuk, Hengame. Ne? Sowas ja. Zum Beispiel könnte man ohne weiteres zum Mond schießen. Cooles Team. Hier ist so was Kleines, über das ich gestolpert bin, aber halt auch wieder so ein Punkt. Es geht um das CCC-Camp, hier Chaos Computer Club Camp 2019. Und das ist hier ein Teilnehmer aus den Niederlanden, der sagt, warum er da nicht hinfährt. Also einmal, weil es halt wohl wirklich schwierig ist für jemanden, der halt nicht in Geld schwimmt, die Ticketbestellsachen einzuhalten. Man kriegt irgendwie einen Coupon dafür und dann muss man den sofort einlösen, sonst ist das Ticket weg. Und das halt auch die Leute, die früher war das so, dass die Leute, die auf dem Camp die Arbeit gemacht haben, also es muss ja auch unheimlich viel dann hinter den Kulissen, es muss gekocht und gespült und gemacht und getan werden, wenn man sowas betreibt im Zweifelsfall und Technik und was weiß ich. Die haben normalerweise Tickets gekriegt fürs nächste Jahr, beziehungsweise halt Vouchers fürs nächste Jahr. Das gibt's auch nicht mehr. Aber dann kommt dann halt nach dieser Sache über die Tickets geht's dann los mit den Regeln. Ja. The rules, more and more rules are created every time, written and unwritten. They change during the event without notifying the villages. Also so diese, das sind so Orte, wo die dann halt mit Zelten so Schwerpunkte bilden, might be affected by the rule changes. This includes, but is not limited to the rules on noise showers, village placement, and the enforcement of these rules seem to be discretionary at best. Historically, CCC always have been a bit political, but in recent years, the policy seems to be Antifa or get the fuck out. This kills open discussion, and in that way polarizes groups even more. The talks are more and more moving towards the political spectrum over time, where there is less tech. Maybe it's not a bad thing, but my interest areas are far away from politics. Hackers love technology. Hackers are not by definition concerned with women's rights, LGBT things, Nazi, anti-Nazi, flat earth, anti-vaxxers. There may be hackers involved with these things, and they should be heard, but this does not have to be a precondition to be a hacker. Also das Gleiche, was auch bei Gamergate passiert, und das haben wir auch schon öfter angesprochen, passiert auch anderen Subkulturen. Ja, da standen aber auch Leute irgendwie teilweise mit auf den Bühnen hauptsächlich letztes Jahr, die ich wirklich aus ganz anderen Sachen, von ganz anderen Sachen erkenne, eben, dass sie engagiert sind bei irgendwelchen Hackcon und da Vorträge halten über Feminismus und so weiter. Klar, die sind da jetzt irgendwie alle komischerweise mit drin. Keine Ahnung, wieso und wie das passiert ist. Da gab es ja letztes Jahr nicht. Auch von dem, wie heißt der nochmal hier, von dem Fefe, der hat ja auch Fefe gemeint, dass da jede Menge Leute, dass eigentlich eine kleine Republika mittlerweile geworden ist, was jo, eigentlich dem Ganzen nicht so richtig entspricht. Ja. Mir sollte die Technik im Vordergrund stehen. Klar, man kann es auch mal was anderes machen, haben sie ja auch immer gemacht, ne? Aber das war schon dieser Kram ist auch schon seit ein paar Jahren da. Also ich weiß noch, vor zwei Jahren hatten sie irgendwie diese Keynote von dieser Schwarzen, die da irgendwas erzählt hat über, keine Ahnung was, ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall war es auch ein rein politischer Vortrag. Und da hatten sie auch schon Antiverfahren und so. Also das war letztes Jahr nicht neu. Das ist schon eine ganze Weile so. Ja, okay. Kann sein. Auf jeden Fall ist es so. Das ist nicht schön. Ja. Ja, und die haben nichts zu tun, da machen sie immer mehr Regeln, ne? Genau. Mit den technischen Vorträgen, die nicht klarkommen, müssen sie sich um was anderes kümmern und das sind dann in dem Fall Regeln. Ja, armselig. Sorry. Ja, das hier ist mehr wieder so der humorige Teil der Sendung. Also wir erinnern uns hier an Kapitänin Rakete. Captain Rakete. In Rakete. Ja. Und hier haben wir den selbsternannten Komödianten Garam Salami, der halt sich darüber ereifert, dass die Frau Rakete so einen dunklen Teint hat. Warum zeigen Hoki Satzbau in ihrem Kinderbuchprojekt Carola Rakete als Person of Color? Soll hiermit das Privileg der Seenotretter verschleiert werden? Nennt den Charakter doch einfach anders, statt diesen Heldenkult zu forcieren. Ja, dann wird es nicht funktionieren, aber das geht in den Schädel wahrscheinlich nicht rein. Ja. Da kann man ein noch so korrektes Kinderbuch machen, wenn der Garam Salami das nicht will, dann. Das fand ich einen ziemlich interessanten Artikel. FATS Plus. Ich glaube, war der denn? Ich dachte, ich hätte den auch ohne FATS Plus lesen können. Na gut. Aber es geht hier darum, ist die Polizei in Amerika wirklich rassistisch? Und hier hat man endlich mal eine vernünftige Studie anscheinend auf die Füße gestellt. Und die kommt halt zu ganz anderen Schlüssen. Dass es halt eben nicht weiße Leute sind, die Polizist werden, damit sie Waffen haben, damit sie Schwarze erschießen können oder solche Leute, was ja wirklich große Teile dieser Black Lives Matter-Bewegung auch glauben, dass hier ein Krieg praktisch gegen sie geführt wird von den White Supremacists. Ja, wie wäre das? Kill Pigs und solche Sachen. Aber es kommt dabei raus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Schwarze und Hispanics bei Polizeieinsätzen von Beamten weißer Hautfarbe erschossen werden, nicht größer ist als bei Einsätzen von Polizeibeamten mit afroamerikanischen oder hispanischen Wurzeln. Die verbreitete Annahme, tödliche Schüsse auf schwarze und hispanische Verdächtige ließen sich mit dem Rassismus weißer Polizisten erklären, wird durch die Studie also dem Anschein nach widerlegt. Auch eine zu Jahresbeginn veröffentlichte Untersuchung kam zu ähnlichen Schlüssen. Mehr als 99% der Verdächtigen in knapp 2000 Fällen, die in der Rutgers-Princeton-Studie untersucht wurden, hatten eine Schusswaffe bei sich getragen oder waren anderweitig bewaffnet gewesen. Also dieses Märchen, dass weiße Polizisten gezielt irgendwie unbewaffnete Schwarze erschießen, ist bei mehr als 99% der Verdächtigen, die erschossen wurden, die in der Studie gefeatured waren, 99% hatten eine Waffe dabei oder hatten da ein Schwert in der Hand oder sonst irgendwas. In Amerika herrschten einfach ganz andere Verhältnisse. Und ja, es gibt immer wieder Probleme, die gegen Schwarze gerichtet sind oder gegen Latinos, aber die gibt es in alle verschiedenen Richtungen. Und man muss einfach sich überlegen, dass in Amerika ist teilweise mehrmals am Tag passiert, dass ein Polizist seine Waffe ziehen muss, weil er auf eine andere Person trifft, die auch eine Waffe zieht. Mehrmals am Tag. Ja, ich glaube, in Deutschland ist es so, wenn es passiert, dann kriegt man erstmal eine Woche frei und psychologisches Counseling und sonst irgendwas. Ja, das ist einfach ein ganz anderes Umfeld. Und dann kommt noch dazu, dass es tatsächlich so ist, dass Polizisten sensibler reagieren, wenn Schwarze beteiligt sind, weil es eben so ist, dass die Reaktionen, wenn wirklich was passiert bei Schwarzen, halt direkt total eskalieren. In der Regel, wenn was schief läuft. Ja, und das ist einfach ein generelles Problem. Ja, das kann man nicht nur mit Rassismus oder sonst irgendwas urteilen. Das hat ganz andere Gründe. Und generell ist das mit der Polizei in Amerika ein Problem, aber die sind asozial gegenüber allen Leuten, nicht nur gegen Schwarzen. Bei Schwarzen sind sie nur besonders vorsichtig und besonders misstrauisch. Okay, ja. Und eine Sache, die ich auch noch kurz hinterher schieben will, ist, dass Schwarze ein höheres Risiko haben, erschossen zu werden, wenn ein schwarzer Polizist am Tatort ist und schießt, als bei Weißen. Also mal so, nur ohne Wertung auch. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendwas mit Rassismus oder... Aber also es ist sogar halt schlimmer sozusagen noch das Ergebnis, als es sowieso schon ist für das Narrativ wie heißen sie, Black Lives Matter Leute. Ja, da hatte ich auch mehrere Erklärungen für gesehen. Eine Erklärung sagt beispielsweise erstmal, dass der Unterschied nicht so sehr gering ist. Und dass man diesen ganz geringen Unterschied vielleicht alleine schon durch das Sensitivity-Training erklären kann und durch die Medienberichterstattung, die in diese Richtung läuft. Ich glaube, man hat auch mal getestet, ob halt das irgendwie die Polizisten beeinflusst. Ja, ob also quasi ein weißer Polizist in einer simulierten Situation, in einem Training, zögert, beispielsweise auf den Schwarzen zu schießen, im Gegensatz zum Asiaten oder einem Weißen oder sonst irgendwas. Und ja, das hat man auch alles untersucht und die Ergebnisse sind alle so gering, dass man das vielleicht dadurch erklären kann, vielleicht aber auch nicht. Also ich glaube, man sollte da einfach nicht so viel reinlesen. Das hat gar nicht so was mit irgendwelchen ethnischen Linien zu tun, sondern es geht einfach nur um die jeweilige Situation. Ja. Ja, und ja. Ja, in Berlin geht es aber auch um Ethnien, wenn es darum geht, ob man Polizisten anklagen kann oder verklagen. Der Justizsenator Behrendt heißt er, will, dass jeder ab 2020 leichter gegen Diskriminierung durch Behörden klagen kann und die Polizeigewerkschaft hat was dagegen. Hier ist ein Beispiel genannt, und zwar ein bekannter Drogendealer aus Schwarzafrika wird im Görlitzer Park von der Polizei kontrolliert und klagt danach gegen den Beamten oder die Beamten, weil er ihnen rassistische Motive für die Kontrolle unterstellt. Ja, und das soll dann irgendwie leichter möglich sein oder so. Die Regierung kriegt bei jeder organisierten Kriminalität keine Beweislastumkehr hin, stellt jetzt aber den gesamten öffentlichen Dienst unter Generalverdacht, sagt der von der Polizeigewerkschaft. Da wollen wir mal gucken, wie es noch ausgeht. Also so eine Beweislastumkehr ist ja prinzipiell immer ein bisschen fragwürdig, ne? Mindestens mal. Ja, beweisen, dass sie nicht diskriminieren, finde ich wirklich fantastisch. Was man aber nicht, wie es gehen soll, ne? Oh ja, hier ist was aus der Abteilung Humor mit Anspruch. Plato, Privilege and the Pool. Ist mir durch Zufall, ich bin so ein kleiner Archäologie-Nerd, der ist mir durch Zufall vor die Füße gefallen. Und ist wirklich großartig. Also hier wird hergeleitet von Plato und Herodot, die uns über die Badegewohnheiten der Griechen und Römer informiert haben, also so eine praktisch eine europäische Badekultur, eine weiße Badekultur. Und dann sehen wir auch schon, in welche Richtung das geht, wenn wir das nicht schon beim Privilege in der Headline gelesen haben. Okay, und dann sagt sie praktisch, dass mit dem Mittelalter ist bei uns das verloren gegangen, das Schwimmen und das Baden, weil man das halt nicht mehr als zeitgemäß oder christlich oder so gesehen hat. Und wiederentdeckt haben wir das erst so mit 1492 und so, wo dann die Eingeborenen irgendwie den Schiffen entgegengeschwommen sind. Ganz kurz, ich glaube, dass früher die Leute irgendwie auch dachten, dass man sich übers Wasser anstecken kann mit Krankheiten, so gegenseitig. Ja, im Mittelalter, ich meine, kann man ja auch. Also ja. Ist ja auch so. Also, dann haben sie da halt auf jeden Fall Angst vor gehabt. Und da wird halt gesagt, ja, in der Antike war das halt, wurde hervorgehoben, wenn zum Beispiel, wenn Sueton über Cäsar schreibt, sagt er, dass Cäsar ein guter Schwimmer war, und später war das dann nicht mehr so angesehen, weil dann 1492 und so hat man dann das den Wilden zugeordnet, weil die Wilden konnten das und die ordentlichen Leute sind nicht geschwommen, also die guten weißen Leute, die sind nicht geschwommen. Aber die wilden Leute. Und man muss sich das auch angucken. Ja, es gibt halt zum Beispiel die Geschichte von Heros und Leander. Und der Leander schwimmt um seinen über den Hellespont, obwohl es stürmt, um Heros zu erreichen, und er trinkt. Und da gibt es eine Maori-Story, wo Mann und Frau sich verlieben und er will dann sie will rüberschwimmen und schafft es, und dann heiraten sie. Und da könnte man doch schon sehen, wie unglaublich verschieden halt die westliche Schwimmkultur ist von der anderen Schwimmkultur, an einer Geschichte und einem verschiedenen Ausgang. Sie behauptet, das wäre praktisch eine Parallele bei den Maori, diese Geschichte. Obwohl sie ganz anders ausgeht und auch ganz andere. Aber egal. Und dann natürlich. Dann haben wir gesehen, wie die schwimmen, ne? Diese wilden Schwimmen. Und dann haben wir denen das weggenommen. In the early 1700s, after reading Locke, Benjamin Franklin taught himself to swim. In a letter to a friend, Franklin too emphasized the importance of teaching boys swimming in school. Also da sind die dann gekommen und haben das... Europeans and white Americans consciously associated their swimming with the swimming of the Greeks and Romans. This kind of scientific upper class swimming seemed to them infinitely superior to the ignorant natural swimming of natives. Native swimming might be useful in practical ways, but it seemed right for them for European science to supplant native skill the same way that European medicine had supplanted native healing. Also, wir haben das nicht nur den People of Color weggenommen, das Schwimmen, sondern wir haben das auch noch durch unser Schwimmen ersetzt, wo es verschiedene Stile gibt und Techniken und sowas und man nicht einfach Hunde paddelt irgendwie. Wobei ich halt auch nicht glaube, dass die Eingeborenen Hunde gepaddelt sind, wenn sie von Insel zu Insel geschwommen sind. Aber das, da sind wir jetzt. Ja. Die weißen Klassisten glauben immer noch, sie wären die Erben von Griechen und Römern. Die Leute sagen ihren Kindern, lest Homer und Virgil und behaupten damit, die westliche Zivilisation bewahren zu wollen. Wie Plato und Sueton vor langer Zeit assoziieren wir Schwimmen mit der Oberklasse. Was? Was? Ich weiß nicht, ob das in Amerika so ist, dass nur die reichen Leute schwimmen lernen. Das kann ich nicht sagen, aber... Und dann geht's halt richtig los. Oberklasse ist halt ganz böse. Supremacist thinking, the vision of the upper class as a qualitatively different from regular folks is part of what led 20th century city governments to segregate swimming pools. Also das hat direkt zum Rassismus geführt gegen Schwarze, dass man das Schwimmen... Aber wären wir nicht besser dran, wenn wir da von denen lernen würden? Selbst heute schreiben die Leute meist noch über eurasisches Schwimmen und ignorieren die afrikanischen und amerikanischen. Geil. Oh. Ist das jetzt Satire oder nicht? Nee, leider nicht. As classic scholars begin to clarify that we are not the inheritors of Greece and Rome and we do not identify ourselves with the Greek and Roman aristocracy as the natural rulers of empires, as we repudiate Aristotle's ideas about slavery, can we also explicitly repudiate Plato's ideas about swimming so we can all enjoy a good time at the beach? Alter Schwede. Darüber schreibt eine Wissenschaftlerin, so scheint es zumindest, so einen langen Artikel. Weil Schwimmen und auch das Berufen auf die klassischen Griechen und so, alles Nazi. Sie spricht es so nicht aus, aber ich sag's euch jetzt mal als besonderen Service, alles total Nazi. Achso, ach ja, das war hier von Mandat. In Berlin verklagen zwei Männer, die als Jungen sexuell missbraucht worden waren, Bezirk und Stadt, ja. Und zwar, weil die das so abgetan haben damals. Die von der SPD geführte Senatsverwaltung hatte das Projekt des 2008 verstorbenen Psychologen und Sozialpädagogen Helmut Kendler, ist eigentlich auch bekannt für seine Tätigkeiten, genehmigt, sekundär schwachsinnige Kinder und Jugendliche bei pädophilen Männern in Pflege zu geben, damit sie liebs- und arbeitsfähig werden. 1982 soll Kendler geäußert haben, nicht der Sexualverkehr, sondern der Straßenverkehr sei für Kinder gefährlich. Schädlich, ja. Ja, und die klagen jetzt gegen die Stadt dagegen, dass sie das zugelassen haben, dass sie das eben, dass sie dieses Projekt da durchgezogen haben mit den angeblich sekundär schwachsinnigen Kindern und Jugendlichen zu pädophilen Männern. Die Verwaltung sieht da momentan schlechte Chancen, aber was sollen sie auch anders sagen? Ne? Da wird man im Endeffekt abwarten müssen, was das Gericht sagt. Aber ja, schon ganz interessant, dass das früher tatsächlich so gelaufen ist, ne? Dass man da so mit den Kindern verfahren hat. Finde ich schon ganz schön krass. Ja, Opferschädigungsgesetz kann man sich natürlich dran wenden. Ja. Ja, das war ja bekannt, dass es diese komischen Wohnverhältnisse in Berlin gab. Das war ja auch mehr oder weniger so ein Experiment mit... Ja, mir war es jetzt nicht so richtig bekannt, aber ja, Projekt hier. So ein 68er... Das ist so ein 68er-Ding gewesen. Mhm. Kenntnis soll geäußert haben, nicht der Sexualverkehr, sondern der Straßenverkehr sei für Kinder schädlich. Ich empfehle in dem Zusammenhang die letzten zwei Videos von Shoe on Head. Okay. Über Pädophilie. Oder über Pädophile. Das ist. Ich guck schon zu selten. Das ist echt unglaublich. Also vor allem das vorletzte Video, wo ein Typ halt wirklich so, ja schon, Herr, das geht aber nicht, dass du uns, das ist unfreundlich, that's rude. Uns so irgendwie Nambler-Leute oder was? Ja, ja, minor attracted persons. Okay. Ja, die Dame hier. Das Ding. Ja, ja. Ich fand's putzig. Die Dame hier ist Prostituierte von Beruf. Und, oder Escort, wie das heißt. Also nicht irgendwo. Ja, per Bestellung quasi. An irgendwelchen Nobelhotels verrichtet die ihre Dienste für Leute, die ja eine Menge Geld haben. Und, sagen Sie mal, Herr Wachtmeister, was sind denn das für Frauen? Das sind Prostituierte. Oh, ich hätte geschworen, da sind ein paar Nutten dabei. Klassiker. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall hatte sie hier einen Kunden, der gerne fliegt, um irgendwo essen zu gehen. Und sie ist auch irgendwie bei Fridays for Future mit Transparenten in ihrer Freizeit unterwegs und deswegen fand sie das natürlich nicht so gut. Und dann hat sie sich hier jetzt überlegt, ob sie mit dem Typen wirklich schlafen kann, weil der ja fliegt, um irgendwo was essen zu gehen. Ich? Wegen einem Restaurantbesuch fliegst du? Ja, den Knall nicht gehört. Ja, genau. Das kannst du dir nicht vorstellen, was die da auftischen. Und ja, das ist durchaus mal eine Flugreise wert. Ich? Uncool. Kurze Stille. Dann er. Ach ja, ich weiß. Emissionstechnisch ist es natürlich großer Mist. Ich wette, du zahlst dich bei den CO2-Ausgleich. Ach nee, Moment, Entschuldigung. Emissionstechnisch ist es natürlich großer Mist. Ich wette, du zahlst noch nicht mal den CO2-Ausgleich für deine Restaurantbesuche. CO2-Ausgleich? Und wo kann man das machen? Ja, zum Beispiel bei Atmosphäre. Schreibt sich wie das Gegenteil von unfair. Oh mein Gott. Ja, okay, ich habe verstanden. Wir stehen im Aufzug, können die nun in stehende Stille also bequem auf das Beisein anderer Personen schieben. In meinem Kopf rumort die Frage, ob ich mich überhaupt noch gemäß meiner eigenen Ethik verhalte, wenn ich jetzt mit ihm schlafe. Müsste ich nicht ein Zeichen setzen? Aber wenn ich mich jetzt auf den Absatz umdrehe und gehe, denkt der blöde Kuh, bringt das was? Ich mustere ihn. Er ist heiß. Er will BDSM. Ich entscheide mich dafür. Dann benutzt sie weiter unten das Wort anfest, was ich ganz grausam finde. Anfest ist wirklich, das kann man. Und dann bindet er sie an die Nachttischlampen und so weiter und so fort. Und bla bla bla. Während ich mich noch insgeheim diebisch freue, da geblieben sozusagen, finde ich meinen inneren Frieden, indem ich denke, vielleicht bebucht er mich mal wieder. Da wird es sicher noch zu dem einen oder anderen Gespräch dieser Art kommen und wahrscheinlich bewirke ich dadurch mehr, als wenn ich die eingeschnappte Öko-Leberwurst gespielt hätte. Na, und deine Tasche ist voller Eier, Will of Gester. Deine Tasche ist jetzt voller Eier. Mädels, wir haben Power, wir haben Macht über Reiche und Mächtige. Alter, das ist echt ein Zeichen von Power, wenn man sich irgendwie 1000 Euro in die Hand drücken lässt und sich dann. Ja, ist echt. Genau. Die Schlampe. Und dann sagt er mit seiner Erektion so: Ja, Ausgleichszahlung, total wichtig. Wir sind es, die sie mit ihrem weltkonsumierenden Verhalten beeindrucken wollen. Schenken wir ihnen diese Bewunderung nicht. Zeigen wir ihnen, dass es uncool ist. Ja, hat ja prima geklappt. Dem Zeigen, ja. Und das, liebe Kinder, ist der Grund, warum irgendwelche Mafia-Leute keine Incels sind. Ja, kommen wir zum Regenwald. Der Regenwald heißt Regenwald, weil, keine Ahnung, weil es da regnet. Naja. Also es geht um das Amazonasgebiet und um die Berichterstattung über den brasilianischen Teil des Amazonasgebiets, der ja so angeblich in Flammen stehen würde, wie schon seit noch nie. Und da das ist ja irgendwie eine Sommerlochberichte kurze Anmerkung, die jetzt seit einiger Zeit geliefert läuft. Wollte ich eigentlich schon mitgebracht haben, es gibt von der NASA so eine Karte, so eine Übersichtskarte, wo die ganzen Feuer alle sind. Ja, die meisten Feuer sind auf schon vor Jahrzehnten gerodeten, landwirtschaftlich genutzten Gebieten, wo irgendwelche Bauern halt im Rahmen ihrer landwirtschaftlichen Tätigkeit die Felder abfackeln. Mhm. So. Kann sein, ja. Weiß ich nicht genau. Ja, und tatsächlich sind die Feuer 80% höher als letztes Jahr. Allerdings war letztes Jahr ein Ausreißerjahr, wo die Feuer 70% niedriger waren als jemals zuvor. Und im Durchschnitt der letzten 10 Jahre brennt jetzt eine Fläche von 7% höher als der Durchschnitt der letzten 10 Jahre, 15 Jahre, ich weiß es nicht genau. Und das meiste davon sind bereits landwirtschaftlich genutzte Flächen, also nicht das, was man wirklich als Regenwald bezeichnen würde. Es ist alles nicht schön und nicht toll, aber das Problem wird total massiv übertrieben. Und das kann man sich in dem Artikel Interview mit dem Michael Schellenberger nochmal durchlesen. Der Michael Schellenberger ist ja eine sehr interessante Person, weil er ein Umweltaktivist ist, der in der Szene sehr hoch gesehen ist. Ist einer der Pioniere gewesen, der diese ganze Solarenergieförderungskiste in Amerika mit angestoßen hat. Und deswegen ist es immer wieder interessant, wenn man ihn zu solchen Themen hört, weil er halt sehr angesehen ist in der Branche. Sonst ist er in letzter Zeit ja sehr öfters in Erscheinung getreten, weil er sehr pro Atomenergie ist. So, und ja, jetzt hat er sich zu dieser ganzen Amazonas-Sache zu Wort gemeldet in verschiedenen Nachrichten-Outlets und in der New York Times unter anderem auch, aber ich habe mal hier das Interview von Spiked genommen, weil der hier einfach noch ein paar andere Sachen genau, er hat glaube ich auch einen TED-Talk gemacht zu dem Thema. Immer wieder gegeben werden und wenn man sich die deutsche Berichterstattung anguckt, da sieht man mal wieder, da wird einfach nur abgeschrieben aus dem Englischen leider. Ne? Wolltest du noch was sagen zu der Karte, der NASA-Karte? War da sonst noch irgendwas? Nee, wollte ich eigentlich mal vorgestellt haben, aber ja, habe ich jetzt vergessen. Mitzuringen. Kann ich ja nochmal reinreichen. Ja. Ja, hier hat jemand zusammengerechnet, wie das mit den Scootern so ist und natürlich auch, dass die, wenn man die am Arsch der Welt abholen muss und dann vollladen muss, irgendwie bei sich in der Garage, dass das natürlich auch irgendwie Energie kostet und so weiter, die dann in Treibhausgasemissionen umzurechnen ist. Und ist dann auf eine Zahl größer als beim Dieselbus gekommen. Für einen einzelnen Scooter natürlich. Ja. Machen zwar Spaß, ne, aber sind jetzt auch nicht unbedingt der Umwelt größte Hilfe oder so. Bei einem mit Benzin betriebenen Kleinwagen sind es auf der gleichen Strecke etwa 11 Kilogramm. Und auf 100 Kilometer stoßen die E-Roller rund 500 Gramm CO2 aus. Ja, aber geglaubt, dass das wirklich irgendwie was zur Ökowende beiträgt, hat doch das auch nur der Verkehrsminister, oder? Ja, er hat das so verkauft, ne? Hm. Alle anderen haben doch irgendwie gewusst, dass das Blödsinn ist, Spielzeug. Ja, also ich muss sagen, dass dieses Argument, das habe ich nicht mal irgendwie gehört. Aber gut, das ist natürlich eins der Argumente, was da natürlich immer gerne genannt wird. Ja. Ich meine, mit den ganzen, wenn man alle Herstellungskosten immer mit einbezieht, sieht das mit der Umweltbilanz halt immer ein bisschen anders aus, mit gewissen Technologien, die gepriesen werden. Ja, diese Haltbarkeitsdauer, die spielt auch eine große Rolle, haben sie geschrieben. Also angeblich sind für 2 Jahre oder so. 90 ja. Tage maximal. Genau. Ja, halten. Manche halten auch noch weniger. 90 Tage müssen die wirtschaftlich halten. Wenn sie danach kaputt gehen, haben sie sich gerechnet. Aber durchschnittlich halten sie 20 bis 25 Tage. Na, so ein Bus, ja, es hat aber wirklich schon gegeben, die 2 Jahre gehalten haben, aber das waren eben echt wenige wohl. Hm. Ja. Ja, Müll. Kommen da Müll, die Dinger. Schauen wir mal. Ja, hier hat noch jemand, also die Welt, dargelegt, dass es in der Sahelzone zwar viele Probleme gibt, das Klima, ja, an sich erstmal keines ist. Das heißt, das stimmt so auch nicht ganz. Es hat schon damit zu tun, dass da eben sehr viele Leute sind auf sehr kleiner Fläche und die dann entsprechend die Böden so stark ausnutzen, dass dann irgendwann auch nichts mehr wächst. Und dann muss man eben praktisch ja doch wegen der trockenen Böden da weg. Und interessant war eine Umrechnung, wenn Deutschland so dicht besiedelt wäre wie die Sahelzone, dann hätten wir 410 Millionen Einwohner. Und dann wird es hier vielleicht auch ein bisschen eng mit der Landwirtschaft und so weiter, dass sie nicht mehr die Erträge bringt, die man da braucht. Und dann hauen die Leute natürlich ab. Also es ist nicht unbedingt wirklich eine Klimaflucht, die die Leute antreten, sondern eine Bodenarmutsflucht oder ja, Ertragsflucht oder sowas. Ne? Sie sagen also, dass der Herr Tönnies nichts falsch gemacht hat? Das weiß ich jetzt nicht genau. Ja, aber der hat doch gesagt, wir sollten lieber Kraftwerke bauen, damit die Leute da unten nicht so viel Nachwuchs zeugen. Ja, Kraftwerke bauen hilft ja jetzt auch nicht dabei, die Böden nicht auszulaugen. Ne? Nee, aber das war halt sein Vorschlag, da was zu ändern. Aber sonst wird halt über diese Bevölkerungsexplosion da unten halt als Ursache für die Migration nicht gesprochen. Ja, das ist richtig, ja. Jo, Fentanyl, was ist das? Das scheint ein synthetisches Opioid zu sein. Okay. Von der Rand Corporation. Okay. Ich denke mal, das riecht verdammt nach Price Small. Ja, von dem war das, ja. Ja, hier haben wir. Hier geht es um das Thema der Opioid-Krise in Amerika. Ja, da geht es um Meth, da geht es um Heroin und da geht es um Fentanyl. Und zwar quasi in dieser Reihenfolge. Am Anfang gab es die Meth-Krise, dann gab es die Heroin-Krise, mal wieder, das kommt ja immer mal wieder her. Und jetzt gibt es die Fentanyl-Krise. Fentanyl ist quasi wie Heroin, nur 100-mal so potent. Ja, und das ist nicht übertrieben. Ja, da könnt ihr euch vorstellen, was das alleine für Transport und sonst irgendwas bedeutet von diesem Stoff. Und das meiste von diesem Fentanyl wird in China hergestellt. Und es gibt halt auch eine sehr große Kontroverse, eine diplomatische Kontroverse zwischen Amerika und China wegen diesem Fentanyl. Ja, da geht es nicht nur um Wirtschaftskrieg, sondern hier geht es, also Amerika wirft China halt vor, dass sie nicht genug darauf achten, dass der Fentanyl, die Fentanyl-Produktion und Export reguliert wird in China. Und das stimmt auch, die Chinesen scheißen einfach drauf. Die sehen das so, ja, da gab es doch mal früher die Opiumkriege hier, ne? So, das ist jetzt die Retourkutsche quasi und deswegen nehmen die das nicht so ganz genau. Ja, und das ist die Interpretation, wenn man es sehr gutmütig betrachtet und wenn man es ein bisschen härter betrachtet, dann ist das teilweise vielleicht sogar ein bisschen gesteuert von der chinesischen Regierung. Ja, ja, also kann man nicht so ganz ausschließen. Die Opiumzufuhr war ja auch durch Großbritannien gesteuert, dementsprechend schließt das eine das andere ja nicht aus. Ja, ich sag, es ist alles mit Vorsicht zu genießen, aber was da passiert, das lässt sich einfach nicht mehr mit Korruption oder sonst was erklären, weil das wirklich in einem Ausmaß, in einem Umfang passiert. Ihr habt ja bestimmt wahrscheinlich alle mitbekommen, dass jetzt quasi an einer Überdosis sterben in Amerika die größte Todesursache ist, die es gibt mittlerweile. Ja, und das sind ja normalerweise entweder Verkehrsunfälle oder Herzinfarkte. So, und das ist schon ziemlich relevant, finde ich. Ja, alleine das. 59.000 pro Jahr, allein dadurch ist schon sehr extrem. Und vor allem betrifft das sehr, sehr viele Leute, die beispielsweise einen Unfall hatten, dann Schmerzmittel bekommen haben. Die Schmerzmittel sind falsch dosiert gewesen oder waren die falschen Schmerzmittel oder die konnten die Schmerzmittel nicht ganz bis zu Ende nehmen, weil sie sich nicht leisten konnten, es zu bezahlen und sind deswegen auf Alternativen umgestiegen. Und in Amerika machen sehr viele von diesen Opiaten auch sehr schnell abhängig. Das ist auch ein Teil dieser ganzen Krise. Und am Anfang sind die Leute halt auf Meth ausgewichen, dann auf Heroin und jetzt auf Fentanyl, weil Fentanyl, wie gesagt, ist einfach billiger und extrem potenter. Aber deswegen auch viel tödlicher, weil jemand, der immer Heroin genommen hat und der dann Fentanyl beispielsweise nimmt, der das Risiko, an einer Überdosis zu sterben, bei den ersten paar Mal, wo man das benutzt, ist anscheinend schon sehr, sehr hoch. Das allein erklärt schon die sehr hohe Anzahl an Todesfällen deswegen. Und in diesem Paper von der Rand Corporation, da wird erstmal diese Thematik nochmal dargestellt. Dann wird auch ein bisschen darauf eingegangen, was in China tatsächlich passiert, wie dieser Transport- und Export- und sonst was Prozess funktioniert. Weil Fentanyl auch für bestimmte industrielle Zwecke genutzt wird, ist es halt sehr schwierig, das zu regulieren. Und so ein bisschen was mit Kartellen und sowas, also ist sehr interessant zu lesen. Von der Rand Corporation, also deswegen immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber bei dem Thema ist es eigentlich relativ eindeutig, was da passiert. Und ist schon sehr krass mit dem Fentanyl. Das ist wirklich eine Plage. Ja. Ja, muss ich auch mal zu sagen, dieses Fentanyl ist aber schon seit einer Weile halt auch als Schmerzmittel im. Also es gibt immer mal wieder so quasi, also zum Beispiel bei irgendwelchen Süßungsmitteln und so, da gibt es halt auch alle paar Jahre mal wieder so ein Ding, was das neue Ding ist und alles andere irgendwie vertreibt vom Markt, weil es irgendwie besser funktioniert. Und bei den Schmerzmitteln war das vor ein paar Jahren halt mal dieses Fentanyl. Also Darauf habe ich angespielt mit den Leute gehen zum Arzt, bekommen die Medikamente und die machen einen dann abhängig. Genau das, ja. Ja, Ist ist auf jeden absolut Fall ein richtig. sehr verbreitetes Schmerzmittel. Das kriegt man in Deutschland auch, wenn man irgendwas hat oder so. Also, das ist Ja. nicht nur Amerika oder so. Muss man aufpassen, mit solchen Opiaten wird man sehr schnell abhängig von. Auch, und da geht es nicht um irgendwelche Drogenjunkies, sondern nochmal, man hat einen Unfall oder sonst irgendwas und dann kriegt man die Dinger. Aufpassen, aufpassen. Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, da spielen noch andere Faktoren dann mit rein, halt, ne, dass die das da dann irgendwie benutzen, auch davon high zu werden oder so, weil ich wüsste jetzt nicht, dass in Deutschland jetzt irgendwie alle möglichen Leute von diesem Kram abhängig sind. Und wie gesagt, das hat Hier ist den das Problem noch nicht so Schmerzmittelmarkt groß, das stimme ich dir zu, ja. ziemlich übernommen, weil das halt gut funktioniert, dieses Fentanyl. Und ja, das gibt es halt alle paar Jahre mal wieder, was das nächste große Ding wird, mal gucken. Aber auf jeden Fall. Ja, ich meine, auch Morphium und dieses Zeug, das gibt es ja auch als Schmerzmittel und das kriegen auch etliche Leute, ohne davon abhängig zu werden. Also, ja, das ist halt nochmal ein bisschen komplizierter, Da habe dieses ich Thema mal mit einen der. Talk tatsächlich zugehört und zu der Frage, ob oder warum Leute dann abhängig werden und andere nicht. Und der hatte behauptet, dass es mit der sozialen Situation zusammenhängt, dass die Leute, die irgendwie aufgefangen werden von Familie und so weiter, dass sie deutlich weniger gefährdet wären. Also, ja, vielleicht ist der Zusammenhang. Ja, ist halt auch die Frage, wie die Leute das halt benutzen. Also, wenn dir das eine gibt, irgendwie als Schmerzmittel und dann nicht mehr, dann ist es halt okay, so, ne? Also, es passiert halt ständig. Ja, man muss das im Prinzip wieder absetzen. Ich meine, die Ärzte in Deutschland sind ja auch relativ verantwortungsvoll, glaube ich, in der Beziehung. Das war auch mal anders. Haben sie den Frauen immer die Tranquilizer verschrieben. Panne bei Tagesschau, Jan Hofer plaudert über sein Geld. Ja, da ist wohl, ich habe es jetzt nicht live mitverfolgt, aber da sind wohl, nachdem die Szenerie abgelaufen war, sind noch die Kameras weitergelaufen und die Leute haben so ein paar Scherze gemacht darüber, wie viel Geld sie verdienen und wie reich sie doch sind. Was natürlich Ups. klasse ist für so einen Super. öffentlich-rechtlichen Journalisten. Oder Nachrichtensprecher. Also viel mehr habe ich auch nicht dazu zu sagen. Wenn du willst, kannst du nochmal runterscrollen, da siehst du nochmal die Zitate. Ja, eine meine Immobilie ist jetzt das Zehnfache wert und der andere so, ach ja, ich muss irgendwie, musst du nicht neue Achsen in dein Auto einbauen, um deine ganzen Honorare nach Hause fahren zu können? Und da, ja, ich benutze Bitcoin, ich nehme das gar nicht mehr Cash, irgendwie so Zeugs. Ja, Warum schön. arbeitest du dann überhaupt noch hier, fand ich die beste Frage. Tja. Naja, und unten Hey, natürlich 250 Euro für einen das Sprecher finde gemilderte ich jetzt auch nicht Übel wirklich sagt, viel. pro Moderation einer Sendung bekommt ein Sprecher nur 260 Euro Honorar. Ja, das ist nicht alles super viel, aber. Pro Hon Moderation, ne? Ja. Ja, da Ja, also einmal fragt man sich Nachrichten natürlich. vorlesen sozusagen. Nein, doch, oh. Ja, das klingt erstmal nach einem Riesenproblem, aber die Frage ist halt, inwieweit das Problem überhaupt ein Problem war. Es ist zwar richtig, dass sie da jetzt was dran geändert haben, aber ich erkläre mal, was passiert ist. Und zwar, es gab so eine Webseite hier vom Roten Kreuz, wo man angeben konnte, also da gab es quasi so einen Fragekatalog, den man beantworten konnte und dann hat einem das Ding halt ausgespuckt, ob man als Blutspender in Frage kommt. Und dieser ganze Fragekatalog war auch so angelegt, dass der jetzt gar nicht an den Server geschickt wird oder so, also dass das halt nur im Browser ausgefüllt wird und man diese Antwort dann halt über JavaScript bekommt, also als Browser-Anwendung, dass da quasi gar nichts von den Daten, die man da angibt, überhaupt irgendwie übermittelt werden müssen. Problem bei der Sache war nur, dass sie auf dieser Seite auch ein JavaScript eingebunden hatten von Facebook Pixel. Und dieses JavaScript halt eben sämtliche Button-Drücke und das, was auf den Button draufsteht, speichert. Das ist bekannt. Also das ist klar, dass dieses Ding das macht und halt eben an Facebook dann schickt. Was halt eben jetzt in diesem konkreten Fall dazu geführt hat, dass sie da natürlich dann so Sachen abfragen wie, ja, ob die Leute halt irgendwelche ansteckenden Krankheiten haben, die über das Blut übertragbar sind, so wie zum Beispiel HIV, ob die Leute Drogen nehmen und so. Und es hätte halt passieren können, dass diese Button-Klicks dann da irgendwie ausgewertet werden können in der Art und Weise, dass man das dann herausfinden kann, was die Leute da ausgewählt haben. Aber um das halt wirklich festzustellen, hätte man halt, also die Leute von Facebook sagen halt, sie machen da nichts mit den Sachen, und selbst wenn, man hätte da halt noch mehr Aufwand treiben müssen, um jetzt diese Antworten jetzt wirklich zu den Fragen zuzuordnen und so. Und dieses Skript ist natürlich nicht dafür geschrieben, um jetzt diese Seite da irgendwie zu parsen, irgendwie, dass das jetzt, dass sie jetzt wissen, wer da jetzt HIV angeklickt hat oder so. Also von daher, es ist halt nicht so schlimm, wie es erstmal klingt, aber über solche Sachen muss man sich halt schon immer irgendwie Gedanken machen. Und na, also wenn man irgendwo gerade solche heiklen Dinge irgendwie beantwortet, dass dann da keine Skripte irgendwie eingebunden sind, die woanders hinführen. Was wir jetzt hier zum Beispiel noch geschrieben haben, ist, dass auch noch irgendwelche Schriftarten und sowas über irgendwelche Skripte da eingebunden werden auf der Webseite, die halt theoretisch dann auch irgendwelche Dinge abfragen können, weil ihr müsst einfach wissen, alle möglichen JavaScripte, die eingebunden werden in so eine Webseite, können halt potenziell alle Formulare auslesen, können gucken, was wie angeklickt wird und so. Das ist halt, technisch ist das alles machbar. Und deswegen, ja, ihr könnt euch in den Browsern immer, gibt es so eine Entwicklerkonsole, da kann man sich angucken, was der Browser alles lädt, wenn er so eine Webseite halt lädt. Und da sieht man dann auch, wo die Sachen halt herkommen, ob da irgendwelche Skripte mit bei sind, die jetzt von anderen Firmen, anderen Webseiten stammen. Und dann weiß man da entsprechend Bescheid. Aber es ist natürlich für den Laien jetzt nicht unbedingt zu erkennen, ob da eventuell ein Problem vorliegt, ja. Das war Price. Ja, hatte ich das eingereicht? Okay. Ich dachte, ich hätte einen anderen Artikel dazu erreicht. Aber gut. USA will Google-Seekabel mit chinesischem Partner verbieten. Ja, es soll ein weiteres Pan-Pacific-Kabel gebaut werden. Und ja, generell im Rahmen der Sanktionen zwischen China und Amerika sind ja auch gewisse Industriesektoren betroffen. Und China hat gewisse Kapazitäten, Unterseekabel zu bauen, die mittlerweile kein anderes Land hat, beziehungsweise in gewissen Seegebieten, in gewissen Tiefen. Und gerade im Pazifikbereich ist das sehr notwendig, ja, weil, ja gut, ohne auf die Technik weiter einzugehen, da müssen halt, es ist etwas komplizierter, das Kabel da zu legen als in anderen Territorien. Ja, verbieten wollen sie es, glaube ich, nicht. Soll ein weiteres Kabel gebaut werden und ja, jetzt hat man gemerkt, man kann dieses Kabel gar nicht bauen. Beziehungsweise man kann das Kabel nicht bauen, wenn Google und weitere amerikanische Investoren daran teilnehmen, weil das chinesische Unternehmen das dann nicht bauen kann. So, und da ist jetzt die Frage, wie soll das gebaut werden und soll Google das dann mieten oder sonst was? Die haben da schon Investitionen in der Vergangenheit für getätigt und das, da schlagen jetzt die Sanktionen quasi gegen Google nach hinten los. Ja, so wie ich das verstanden habe, wollen sie das mit Untersuchungen in die Länge ziehen. Ja, es hat jetzt halt schon die Sanktionen getriggert und es soll untersucht werden, ob es nicht doch stattfinden kann, weil Google halt in die Vorlage gegangen ist mit den Investitionen und da jetzt sehr viel Geld verlieren könnte. Jo. Aber das stand halt in dem anderen Artikel, den wollte ich eigentlich einreichen. So. Also. Habe ich mich verklickt? Nee, kann nur sein, dass ich den eingereicht habe. Okay. Okay. Ja, das ist einfach nur so lustig. Facebook quietly removes Slogan "It's free and always will be" from Homepage. Ja, Google hatte ja früher mal den Slogan "Don't be evil" und solche Sachen. Ja, und ja, Facebook hat jetzt halt "It's free and it's always will be" geändert in "It's quick and easy" und in den Facebook, in den Plattform Policies steht jetzt auch unter Sektion 7 We don't guarantee that a platform will always be free. Ja, das hat so. Ich nutze Facebook ja nicht wirklich aktiv, aber ne? Es ist ja vor kurzem jetzt auch wieder rausgekommen, dass es wieder die Facebook-App auch besonders viele Daten ausgelesen hat und an Facebook zurückgeschickt hat. Also wen überrascht das heute noch, ne? US launches probe of digital, French digital tax. Ja, die französische Regierung will ja eine digitale Umsatzsteuer von 3% auf Medienservice-Dienstleistungen, die von ausländischen Unternehmen, die einen Umsatz von über 750 Millionen US-Dollar pro Jahr und mindestens 25 Millionen US-Dollar in Frankreich haben, erlassen. Das ist jetzt das sind jetzt die konkreten Zahlen, die auf dem Tisch liegen. Es ist immer noch nicht durchs Parlament durch, also es kann jetzt auch noch gestoppt werden. Und da ist es klar, dass jetzt Google und Amazon und andere dagegen jetzt Sturm laufen und auf dem Lobbyismusweg halt auch über die Regierung dagegen angehen. Ja, die Frage bei dem Ganzen ist auch, wie überhaupt dieser Umsatz, der besteuert wird, festgelegt werden soll. Das ist immer noch nicht so ganz klar. Deswegen könnte das Ganze einfach nur eine riesige diplomatische Luftnummer sein und es kommt gar nichts bei raus. Und selbst wenn das umgesetzt wird, wird gar nicht wirklich was besteuert, weil halt die Frage ist, okay, 3%. 3% von was genau? Von diesen Mediendienstleistungen. Okay, und was sind diese Mediendienstleistungen? Das ist halt noch nicht so ganz klar. Ja, und selbst wenn die Franzosen das durchbringen, ist sowieso die Frage, ob das europakonform ist. Ja. Oder vielleicht ist das ja dann das nächste Projekt, um es auf europäischer Ebene umzusetzen. Dann ist es natürlich europakonform. Ja. Ja. Bestimmte Dienstleister, die haben schon angekündigt, dass sie den europäischen Markt verlassen werden, wenn das der Fall ist. Daraufhin wurde diese Schranke eingeführt mit nicht nur 25 Millionen Umsatz in Frankreich, sondern auch 750 Millionen US-Dollar weltweiter Umsatz. Dadurch sind jetzt auch sehr viele Unternehmen wieder nicht betroffen. Allerdings wird natürlich das Argument, dass es nur gegen die großen Tech-Firmen in Anführungszeichen gerichtet ist, ja, unterfüttert, ne? Ist klar. Aber das war ja von Anfang an klar. So viel dazu. Amazon hat im Moment ein ganz anderes Problem. Und zwar der Amazon Marketplace umfasst ja sehr viele Händler, die Amazon nur noch als Fulfillment oder als Sales-Plattform benutzen und selber die Waren kontrollieren, verschicken oder für den Versand fertig machen, und Amazon macht nur noch das Datenmanagement quasi und das Fulfillment. Qualität der Waren ist da ein sehr großes Problem, weil Amazon diese Waren nicht prüft. Und mittlerweile nimmt das, in Amerika ist 60% von Amazon Marketplace. Ich weiß jetzt nicht, wie die Zahlen von Europa sind. Ich denke mal, sie sind noch nicht so hoch. Und in Amerika sind die Regeln für Händler noch ein bisschen laxer als in Europa, deswegen ist das in Europa nicht so ein krasses Problem. Aber in Amerika gibt es jetzt halt ein sehr großes Problem mit gefälschten Waren, kaputten Waren, Garantieleistungen, die nicht eingehalten werden, beziehungsweise Garantieleistungen, für die wo die Kunden denken, ach ja, ich gehe ja kein Risiko ein, ich habe ja die Amazon-Garantie, aber die Amazon-Garantie, die zieht dann nicht, weil es so ein Marketplace-Händler ist. Und da gibt es jetzt schon verschiedene Gerichtsurteile, wo Amazon in Einzelfällen dafür haftbar gemacht wurde. Und es steht jetzt halt im Raum, dass Amazon generell für alles haftbar gemacht werden soll, was auf der Plattform passiert. Was das ganze Geschäftsmodell für Amazon wieder kaputt machen würde. So, das heißt, Amazon muss jetzt quasi die Händler konsolidieren. Das heißt, entweder den Handel von den Leuten einfach wieder in die eigene Hand nehmen und die Leute anstellen oder sonst was, oder eine Qualitätsoffensive starten, oder die können da wirklich ein sehr großes Problem bekommen. Ja, und wir reden jetzt hier nicht über irgendwie irgendwas, was mit Steuern zu tun hat, oder oh, die müssen eine Strafe zahlen. Das ist wirklich eine Sache, die das ganze Geschäftsmodell in Frage stellen könnte, zumindest was diese Marketplace-Angelegenheiten angeht und die Integration in die Amazon-Infrastruktur und in das Amazon-Ökosystem. Ja. Bin ich gespannt. Ja, YouTube Help Advertiser Friendly Content Guidelines. Hier gab es ja vor kurzem auch nochmal ein Update und da dachte ich mal, das wäre einfach nochmal interessant, sich das einfach anzugucken, wie die Guidelines sind. Hier gibt es auch eine Sektion für Hate Speech, wenn du so ein bisschen runterscrollst, das wäre sehr lieb. Da einfach nur, dass man mal einen Blick drüber kriegt, was halt. Hier geht es nämlich teilweise schon wirklich ganz konkret, es gibt nicht unbedingt Beispiele, aber es wird halt ungefähr ja, so gesagt, was gesagt wird. Inappropriate Language, ja. Also ich meine, können Sie doch alles verbieten. Ich habe keine Wortbeispiele genommen, aber man kann ja ungefähr denken, strong profanity used repeatedly in a hateful or derogatory way, was ungefähr gemeint ist. Ja. Das heißt, der Angry Video Game Nerd, Hate Speech auch. Der Angry Video Game Nerd wird dann in Zukunft demonetarisiert, oder was? Ja, generell, ja, ist ja so. Ich meine, dass bestimmte Schlagwörter auch demonetarisiert werden, das steht hier ja auch drin. Inappropriate Language, ja, dass auch auf Wörter geachtet wird. Ne? Und wie gesagt, es gibt auch weiter unten einen Artikel, wo es ganz konkret um Hate Speech gibt da. Und da ist es natürlich wie immer, da haben sie sich leider sehr unkonkret gehalten. Da wüsste man schon ganz gerne genau, woran man ist. Ja, aber naja. Muss ich mir dann jetzt mal selbst öffnen. Ich habe es ja nicht alles im Kopf. Geil, da gab es extra einen Paragraphen, dass man keine Pets essen darf hier. Wie heißen die? Diese? Showing the consumption of substances in such quantities that it results in a toxic reaction. Ja. Ja, gut, das kann man ja noch einigermaßen verstehen. Aber hier, hateful content, content that incites hatred against, promotes discrimination, disparages or humiliates in an individual or group of people. An individual or group of people. Based on the following is not suitable for advertising. Race, ethnicity or ethnic origin. Okay, unterscheidet man da? Okay. Nationality, Religion, Disability, Age, Veteran Status, Sexual Orientation, Gender Identity, oh Gott, and any other characteristic associated with the systemic discrimination or marginalization. Ja. Content that is satire and comedy may be exempt. Stating your comedic intent is not sufficient. Uh-huh. And that content may still not be suitable for advertising. Also quasi. Ja, nee, Comedy ist nicht erlaubt. Das fand ich allein schon lustig. Ja, wenn Sie also möchten. Wir könnten Comedy ausschließen, aber nee, wir schließen es doch nicht aus. Und ja, also hier geht es nur um die Demonetarisierung und nicht nur um, dass man gesperrt wird oder so. Und die Käfige, die sind da einfach so eng geschnallt, dass halt ganz normale Entertainment-Leute einfach gar nicht mehr ordentlich arbeiten können. Ja, oder halt auch selber Sachen dauernd nur noch ausblieben müssen oder erst gar nicht sagen oder sonst was. Also wirklich lächerlich. Das, was halt früher immer so als Scherz war, das muss man jetzt halt wirklich machen, ne? Ja, ich hatte es schon bei vielen Leuten bemerkt, dass die einige Worte nicht mehr sagen und da drumrum reden. Auch gerade wenn sie Zeug vorlesen oder so aus einem Post oder verschwinden dann Worte oder ganze irgendwie Zusammenhänge. Ne? Ich glaube, The Quartering war das, der gestern in seinem Video gesagt hat, The Bad Guys in World War II, anstatt Nazis. Tja, ja. Nö, also das ist ja alles nichts Neues, aber es wird halt wirklich hart durchgegriffen und ja, es wird halt darauf gesetzt, dass die Leute halt übervorsichtig reagieren und das funktioniert, ne? Merkt man ja. Wobei ich zu allen Sachen, die ich hier gesehen habe, auch ich schon irgendwelche Beispiele auf YouTube gesehen habe, wo sie nicht gesperrt wurden. Ja, also es wird noch nicht total automatisiert alles gesperrt. Aber Vielleicht werden auch nur die Kanäle halt manuell irgendwelchen automatisierten Systemen zugefügt. Die ganzen Strikes der letzten Zeit waren doch sowieso aus der Community. Das heißt, es sind irgendwelche Leute hergegangen, haben sich beschwert und wenn dann 3 Beschwerden eingegangen sind, dann wird der Kanal eben offline gestellt. Ja. Das war ja nicht so eine Zensur. Das war ja kein Eingriff von YouTube selbst sozusagen. Also das passiert ja nur sehr selten eigentlich, dass die sich selber da einmischen. Ja, das ist die Frage. Ja, also dieses Community-Ding können sie auch vorschieben. Das können sie natürlich vorschieben, ja. Das sieht man dann, wenn die Kanäle wieder auftauchen. Ne? Normalerweise sind die Community-Strikes nach 2 Tagen wieder weg. Ja, und ein YouTube-Strike, der heißt im Prinzip, dass du irgendwas durch die Strafe kriegst, dass du nicht mehr streamen darfst. Also heißt das Ding ja auch Community-Guideline-Ding. Ne? Also das kommt ja von YouTube dann. Haben wir auch schon mal gekriegt. Aber was ich krass finde, ist das War dazu gehört. Also wenn ich jetzt was über den Punischen Krieg erzähle, werde ich demonetarisiert oder was? Oder über den 30-jährigen Krieg oder den Krieg gegen die Drogen. Ja, du darfst nur fröhliche, glückliche Dinge jetzt erzählen. Ansonsten darfst du kein Geld mehr verdienen auf dieser Plattform. Aber gut, ich meine, wir haben es ja von Anfang an. Ja, Produkte oder so, irgendwas vorstellen oder so. Damit bist du gut dabei. Ja, solange dein Produkt kein Krieg ist. Ja, so in der Art. Oder ein Vape-Pen oder so, da stand ja auch mit bei, dass das nicht darf. Tobacco Products. Oder was war das andere? Alkohol. Firearm Products. Ja. Ja, hier haben wir einen Artikel vom Gerd Schwarz. Montpellerin Society. Ja? Wird sich der Abel jetzt freuen? Es geht im Endeffekt darum, dass jetzt gerade wieder die Business Roundtable Society hat wieder ein Treffen gehabt und da treffen sich quasi die CEOs der 250 größten Unternehmen oder sowas, aber es kommen meistens nur 200 oder 220 oder sowas dahin und die haben quasi jetzt auch alles in dem. Also sie haben sich jetzt nicht auf Seite von Greta geschlagen, soweit ist es noch nicht. Aber es geht halt darum, dass halt, im Endeffekt, ja, also sie wollen nicht mehr nur auf den Aktienkurs achten, sondern sie wollen im Endeffekt, Unternehmen sollen nicht mehr nur die Interessen ihrer Aktionäre verfolgen, sondern auch jene ihrer Mitarbeiter und Zulieferer so wie der Umwelt. Und da haben sie sich jetzt quasi so eine freiwillige Selbstverpflichtung mit großem Getöse auferlegt. Ja, und der Herr Schwarz, der nimmt das hier einfach mal so ein bisschen pragmatisch auseinander. Erstmal, weil es nichts Neues ist. Dann, dass es Blödsinn ist, das so zu formulieren. Ja, und dass es nie wirklich um die Aktionäre geht. Shareholder Value ist quasi ein Begriff, der missbraucht wird. Sehe ich auch so. Es geht an sich um die langfristige Steigerung des Unternehmenswerts. Und negative PR, wenn man irgendwie Umwelt kaputt macht oder was, dient dem nicht. Ja, das ist höchstens bei einer kurzfristigen Gewinnmaximierung möglich. Ja, und tatsächlich nutzen diese Leute dieses Virtue Signaling quasi eher, um nicht langfristig ihren Gewinn zu maximieren, sondern einfach nur quasi sich dieses Problems zu entledigen. Ja, sie sagen, wir unterstützen das jetzt, haben dann kurzfristig diesen Boost, aber langfristig kümmern sie sich nicht drum und es fällt ihnen dann wieder auf die Füße. Ja, das sehen wir ja auch immer wieder in der Berichterstattung, wenn irgendwelche Unternehmen natürlich auf der einen Seite sagen, hier, wir kümmern uns um die Umwelt und wir machen das und das für den Regenwald und das und dann hat man ein paar Jahre wieder einen Skandal und es zeigt sich, nee, die haben das doch alles nicht gemacht. Ne? Und der plädiert halt pragmatisch dafür, erst sich einfach nur direkt aufs Unternehmen zu konzentrieren und einfach dieses einfach zu lassen, weil es eh nur verschwendete Zeit ist. Ganz pragmatisch. Ja, ja. Ach ja. Habt ihr das mitbekommen, das BDS, also das Anti-Israel quasi Bündnis pro Palästina, Boykott, Divest und Sanction Israel Movement hat ja auf europäischer Ebene einige Siege errungen, unter anderem, dass Frankreich anfangen wollte, beispielsweise gewisse Sachen zu labeln, die aus Israel kamen. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der Name der Label war. Das steht irgendwo im Text, aber es war halt wirklich irgendwie Israeli Colony oder irgendwie sowas. Also wirklich was Anstößiges. Und verschiedene Firmen haben dagegen geklagt. Und jetzt gab es noch nicht die eigentliche Verhandlung, aber es gab eine Vorverhandlung. Und da sind sie nicht durchgekommen. Das heißt, es muss jetzt nochmal ordentlich verhandelt werden. Und es geht im Endeffekt darum, ob es europaweit erlaubt ist, quasi solche Warnlabels auf Waren aus Israel zu pappen. Ja, dass Israel halt, ja, wie gesagt, die Sprache, die benutzen, ist sowas, die benutzen halt Kolonie. Die benutzen Palästina als Kolonie und die Westbank als Kolonie oder sonst was. Oder Warnungen, dieses wurde im annektierten Siedlungsgebiet angebaut oder solche Sachen. Ob das zulässig ist oder nicht. Ja, das wird jetzt europaweit entschieden und ich finde das schon so ein bisschen krass. Ja, so ein Warnhinweis gegen jüdische Produkte, das hat so ein Geschmäckle. Das ist diplomatisch unklug auf jeden Fall, ob das jetzt erlaubt ist, wird dann oder nicht, weiß ich nicht. Ja, also ich finde das wirklich unappetitlich. Ein bisschen. Ja, vor allem, wie gesagt, die Art und Weise der Bezeichnung dieses Labels zeigt, dass das halt auch nicht wirklich gutmütig gemeint ist oder dass das... Man könnte ja verstehen, irgendwie, aber nee, das ist einfach nur Hass auf Israel und das ist wirklich hart. Das ist wirklich hart. Ja. Kommen wir nach Okinawa, Japan. Da gibt es ja eine amerikanische Militärbasis seit einiger Zeit. Und da passieren immer wieder Skandale. Das ist, ja, wenn man sich mal so ein bisschen darüber informieren will, kann man das machen. Einfach kurz gesagt, die amerikanischen Soldaten, die da stationiert sind, die schlagen schon mal öfters über die Stränge und machen da ganz schön krasse Sachen teilweise. Und jetzt soll die alte Militärbasis verlegt werden an einen neuen Standort. Also die alte Basis soll platt gemacht werden, eine neue Basis soll gemacht werden. Und die lokale Regierung, wie gesagt, die Verhältnisse der lokalen Regierung und der Militärbasis sind gespannt. Ich drücke es jetzt sehr freundlich aus. Und die lokale Regierung hat halt die Genehmigung für den neuen Platz der Armeebasis halt verweigert. Immer wieder. Nee, ist nicht gut. Ob die Gründe jetzt vorgeschoben sind oder pragmatisch, wage ich nicht irgendwie mir anzumaßen zu beurteilen. Auf jeden Fall meint die Zentralregierung in Japan, dass es so wäre und hat einfach gesagt, so nee, wir genehmigen das jetzt, obwohl die lokale Regierung das halt nicht macht. Machen möchte. Und da gibt es jetzt halt einen juristischen Kampf in Japan, ob die amerikanische Basis auf Okinawa verlegt werden darf oder nicht, beziehungsweise an diesen Ort, wo sie hin verlegt werden soll. Aber im Grunde genommen geht es darum, dass die Regierung, die Regionalregierung am liebsten keine amerikanische Militärbasis mehr da haben möchte, was diplomatisch ausgeschlossen ist. Es wird immer eine amerikanische Militärbasis dort geben. Ja, alleine gerade jetzt, wo der Pazifik militärische größere Bedeutung wieder hat, wird es da weiterhin eine Militärbasis geben. Aber die regionale Regierung hat halt so lange unter diese Militärbasis gelitten, dass sie halt alles versucht, um sie irgendwie loszuwerden. Ja. Einfach nur ein kleiner Ausschnitt von Militärbasen. Ne? Wir haben ja auch manchmal ein paar diplomatische Probleme mit amerikanischen Militärbasen hier, aber hier hat das mehr so moralische Sachen. Da hat das, ist es schon halt her handfestere Grundlagen. Ja, hier haben wir eine Studie oder ein Exposé von dem US Policy Institute an der das University Melbourne. Ich glaube ja. Und hier geht es um den Pazifischen Ozean und um das Allgemeine, das Pacific Theater, also quasi die amerikanische Einflusszone im Pazifischen Ozean, die aktuelle Lage, dass China ja immer weiter aggressiv vorprischt. China verfolgt ja quasi die Strategie der Nine Dotted Line, also die haben ja immer gerne so Namen für die Sachen. Und diese Nine Dotted Line sagt im Endeffekt, dass das chinesische Hoheitsgebiet irgendwie sehr viel weiter in internationale Gewässer und teilweise in Hoheitsgewässer von anderen Staaten hineinreicht, als es international anerkannter Fall ist. Das untermauern die mit so Sachen, dass die ja irgendwelche Sandbänke aufkippen und da Flugplätze mitten im Meer stationieren und dann da irgendwelche Gebietsansprüche daraus herleiten und so weiter und so fort. Und die berufen sich auch auf irgendwelche Verträge von 1921, wo halt diese Nine Dotted Line mal als Einflusssphäre festgelegt wurde. Und in der Außendarstellung wird diese Nine Dotted Line quasi als deren Territorium propagandisiert. Ja? Und im Endeffekt ist es so, dass dieses gesamte Territorium von China auch militärisch besetzt ist quasi. Nicht immer vor Ort, aber ich habe ja schon diese aufgeschütteten Inseln angesprochen. Und die haben halt sehr viele mobile Raketenwerferkapazitäten in dieser Region quasi strategisch aufgebaut, dass sie quasi in gewissen Kriegsszenarien die Möglichkeit hätten, einmal einen Korridor von 250 Kilometer um dieses Territorium herum militärisch komplett auszuschalten, bevor ein Gegenangriff möglich wäre. Ja, und deswegen gibt es gerade auch so krasse Neubestrebungen, die Militärbudgets in der Pazifikregion quasi hochzufahren, weil es tatsächlich so ist, dass China strategisch im Vorteil ist gegenüber dem ganzen riesen Militärapparat, den Amerika mit seinen Verbündeten aufgeschifft hat. Und da müssen jetzt erstmal die ganzen Sachen teilweise bautechnisch verändert werden, ja, um einfach gegen diese Maßnahmen, die Chinesen da jetzt installiert haben, im Kriegsfall bestehen zu können und so weiter und so fort. Und das nur als einerseits, um den Begriff einzuführen mit der Nine Dotted Line, der wird hier wahrscheinlich in den Nachrichten auch bald propagiert. Wir haben ja sehr viel China-freundliche Journalisten auch in Deutschland. Und das ist ein Propagandabegriff. Also wenn ihr das hört, die Nine Dotted Line, das ist ein Propagandabegriff. So. Und viel mehr Kriegstrommeln im Pazifikraum. Ja. Das mit der Militärbasis gerade hatte ich ja schon, das spielt auch da eine Rolle, ja, dass sie halt verlegt werden muss, weil ja, es ja einfach nicht mehr gewachsen ist, ja. Und eine sehr interessante Sache, weil man sagt ja immer, gegen Amerika kann keiner bestehen und generell ist es auch so. Allerdings ist es jetzt mittlerweile in diesem Teil der Welt so, dass China sich so eingegraben hat, dass im Konfliktfall die einen Vorteil hätten. Obwohl ein sehr kleineres Militär, ja, und obwohl keine vernünftigen Flugzeugträger und so weiter und so fort. Spielt alles keine Rolle. Ja, das chinesische Social Credit System haben wir ja schon öfters besprochen. Ursprünglich hieß es mal das Sesame Credit System und jetzt ist es ja allgemein, denke ich mal, bekannt, dass es umgesetzt wird. Hier haben wir einen Artikel vom ORF, fand ich sehr gut, muss ich sagen, sehr informativ. Wenn wir uns hier anschauen, was für Auswirkungen dieses Social Credit System jetzt schon auf Privatpersonen hat, ist es ja noch mäßig. Ja, es hört sich zwar sehr dystopisch an, aber abgesehen von so Regionen wie Xinjiang wird es ja noch nicht so richtig hart umgesetzt. Ja, wenn jemand über die rote Ampel läuft und dann wird automatisch ihm das von seinem Konto abgebucht und er kriegt einen schlechteren Credit Score. Ja, aber das sind ja noch nicht die richtig harten Sachen. Das sind ja noch nicht die richtig harten Sachen, die umgesetzt werden. Was schon ein bisschen weiter ist, sind halt die chinesischen Handelssysteme und die chinesischen Bewertungssysteme. Da haben wir ja verschiedene Institutionen. Wir haben ja einerseits die Nationale Kommission für Entwicklung und Reform, mit der jedes Unternehmen, was in China Handel treiben muss, zusammenarbeiten muss, genauso wie mit der Zentralbank oder dem Finanzministerium, um Gelder transferieren zu können. Und die werden alle schon nach sehr vielen gewissen Kriterien geratet. Ja, gerade, also es gibt gewisse Sektoren, die streng untersucht werden und gewisse Sektoren, die weniger streng untersucht werden. Natürlich Sektoren wie, Moment, wo ist die Liste jetzt hier? Automobil, Bauwesen, Energie, Gesundheitswesen, Landwirtschaft, Lebens- und Arzneimittel, Logistik und Lieferungen, die sind jetzt natürlich schon sehr staatlich reguliert. Aber neu hinzukommen Medien, Online-Medien, okay, kann man jetzt mit Vorsicht genießen, aber Online-Handel, Sharing Economy, Sport, Stahl war bisher nicht, seltsamerweise, Tourismus, Ja, das heißt, Touristen sind davon auch betroffen oder Reiseveranstalter, Transport und Versicherung. Die Frage ist jetzt beispielsweise, ob wenn ein deutscher Reiseveranstalter, wenn jemand bei einem deutschen Reiseveranstalter eine Reise nach China bucht, muss dieser Reiseveranstalter dann von dem Reisenden schon gewisse Daten einholen und die quasi an das chinesische Ministerium übermitteln, um diesen Score berechnen zu lassen, damit man weiß, ist diese Reise überhaupt möglich und zu welchen Konditionen wird diese Reise möglich? Muss der eine Übernachtungssteuer zahlen oder nicht? So, aber gut, jetzt sind wir wieder bei den Privatpersonen. Aber da sieht man die Schnittstelle zwischen den Privatpersonen und den Unternehmen. Was die Unternehmen da leisten müssen, ist dann natürlich auch eine komplette Datenschnittstelle zur Verfügung zu stellen für alle Kundendaten, dass China auf alle Kundendaten zugreifen können. Ihr merkt schon, das wird schwierig mit dem Datenschutz. Ja, also und der Punkt ist der, dass dieses System in der ersten Stage umgesetzt wird in 2 oder 3 Monaten. Und sorry, dass ich es jetzt nicht hier gerade vor Augen habe. Ich scroll mich gerade hier durch ein etwas anderes, größeres Dokument. Das verlinke ich auch später. Das hätte ich eigentlich einreichen sollen. Ja, na gut. Ja, und im Endeffekt müssen die Unternehmen jetzt, ist da gerade eine große Welle an allen exportorientierten Unternehmen, die nach China exportieren und vor allem Unternehmen, die Filialen oder Zweitstellen in China unterhalten, seien es digitale oder halt Brick-and-Mortar-Sachen, die müssen sich jetzt umstellen. Ja, und IHK sagt, 7 von 10 Unternehmen haben schon umgestellt. Ja, und wie gesagt, diese Schnittstelle mit den Kundendaten, die der chinesischen Regierung zur Verfügung stellen müssen, das alleine ist schon ziemlich bedenklich. Da würde mich interessieren, wie das DSGVO-konform ist. Muss ich mir nochmal genauer angucken. Ja, und wie gesagt, die Mercator-Studie zu dem Thema, die verlinke ich später auch, die ist allerdings hier in dem Dokument auch ganz unten verlinkt. Da mal Props an das ORF, ordentliche Quellen. Wie gesagt, schöne Artikel vom ORF. Ja, kommen wir nach Kolumbien. In Kolumbien, es war ja leider absehbar, dass das chaotische Umfeld der Region jetzt auf Kolumbien auch Auswirkungen hat. Um Venezuela ist es ja im Moment ein bisschen ruhig geworden. Nur, da ist ja jetzt auch nicht Jubel, Trubel, Heiterkeit auf einmal ausgebrochen, aber da berichtet man einfach gerade im Moment nicht so drüber. Ja, aber Kolumbien nebenan hat ja schon seit Jahren Probleme gehabt mit marodierenden Banden von Venezuelanern, ja, oder halt FARC-Guerillas, die über venezuelanisches Staatsgebiet bis nach Brasilien marodiert sind, um da irgendwelche Sachen zu plündern und dann wieder durch halb Venezuela wieder nach Kolumbien zu verschwinden. Ja, wirklich krasse Szenen. Und unter anderem solche Aktionen haben die FARC jetzt auch wieder wirtschaftlich so stark gemacht, dass sie sich wieder vom diplomatischen Weg losgesagt haben und einige FARC-Gruppen jetzt wieder den bewaffneten Kampf gegen die Regierung führen wollen. Ne? Also FARC ist wieder militärisch unterwegs. Schade. Rückschritt. Ja, aber es geht ja auch nichts nach vorne in der Region momentan. Also es ist ja auch nichts zu verteilen irgendwie. Oder die Länder da krebsen alle vor sich hin. Und dass man da auch so einfach die Forderungen dieser Leute nicht erfüllen kann oder nicht mal die Mindestforderungen für den Frieden erfüllen kann, ist schon frustrierend. Privacy, Technology and School Shootings, an Ethics Case Study. Ja, das ist ein sehr guter Artikel, aber ja, ich habe den etwas voreilig eingereicht, weil ich hatte einen gewissen Eindruck von diesem Artikel, aber wo ich mich durch die Quellen gelesen habe, habe ich dann doch gemerkt, dass es doch ein bisschen anders ist. Ich würde den gerne doch zurückstellen, weil ich könnte jetzt nur halbgaren Blödsinn dazu erzählen. Sorry. Einmal mit Profis. Ja, das nochmal als Flashback auf den Scare letzten Monat. Da ist ja was explodiert in Russland. Wir hatten ja auch kurz drüber gesprochen. Und da hier nochmal ein interessanter Artikel von Atomic Hot Rod Adams, ein Autor und eine Webseite, die ich auch Leuten empfehlen kann. Und Ja, der dröselt einfach nur nochmal so ein bisschen auf, wie der Fall gelaufen ist. Da gab es im Endeffekt wohl einen Test einer sogenannten Skyfall-Rakete. Ja, das ist eine Rakete mit einem nuklearen Antrieb, die für eine unbestimmte Zeit in der Luft bleibt, wenn sie einmal gestartet ist und einfach so lange die ganze Zeit durch die Luft fliegt, bis sie landet oder bis sie in Einsatz kommt und irgendwo als Rakete explodiert oder irgendwas einen anderen Einsatzzweck hat. Ja, und bei einem Test von so einer Sache ist wohl der Antrieb explodiert, der benutzt wird, um die erstmal zu starten, nicht der nukleare Antrieb selber. Und das würde erklären, warum radioaktive Sachen gemessen wurden, aber nicht in einem Umfang, der mit einer Explosion von so einem Antrieb übereinstimmen würde und so weiter und so fort. Also sehr interessant. Ja, und die nuklearen Abrüstungsverträge sind ja gekündigt worden. Die Russen haben ja schon angekündigt, dass sie neue nukleare Sachen testen würden. Den einen Test mit dem U-Boot haben wir mitbekommen, den Test mit der Rakete haben wir jetzt mitbekommen. Ja, ich gehe davon aus, dass wir da noch mehr mitbekommen werden. Also das ist jetzt keine Atomrakete, die über die Erde fliegt, sondern eine konventionelle Rakete mit einem nuklearen Antrieb, der halt das bedeutet, dass sie für eine unbestimmte Zeit fliegen kann. Also ich weiß jetzt nicht, ob das Tage, Wochen oder Jahre heißt. Keine Ahnung. Ne? Ist halt Militärtechnik. Ah, hier gab es einen wissenschaftlichen Durchbruch, und zwar hat man quasi in einem künstlich organisch hergestellten Fleischklumpen, sage ich jetzt mal, ein neurales Netzwerk herstellen können, was eine elektrische Funktionalität, die einem Gehirn ähnelt, darstellen kann. So, also es ist sehr viele Ifs, Buts und minimal, aber es ist quasi ein Proof of Concept, ja, ein sogenannter Brain Organoid. Ja, aber allein die Tatsache, dass es möglich ist, so ein neurales oder neuronales Netzwerk, das ist jetzt der falsche Begriff, eines von beiden ist richtig, in so einem Klumpen künstlich herzustellen, ist halt wirklich krasser Durchbruch. Ja, sowas könnte man, ja, also da wird halt spekuliert, einerseits, ob man sowas nutzen könnte, um quasi sowas wie organische Computer zu machen. Ja. Oder halt, natürlich immer Science-Fiction-Klon-Technologie und sowas, aber ja, auf jeden Fall ein wissenschaftlicher Durchbruch und die Wissenschaftler waren ganz aus dem Häuschen. Ja, und man wusste zwar, wie man solche Sachen quasi erzeugt und extrapolieren kann aus den Genomen, aber das einfach den industriellen, den maschinellen Prozess hinzubekommen. Das ist krass. Ja, finde ich auch krass. Letzte Woche hatten wir ja die Molekularfabriken. Das ist, glaube ich, auf einem ähnlichen Niveau. Nur halt organisch diesmal. Ja. Death Row Records is now owned by Toy Giant Hasbro. Who's up for some? Snoop Dogg Scrabble. Ja, genau. Das ist auch schon alles. Death Row Records jetzt unter der Leitung von Hasbro. Naja, das ist ja auch so, das ist ja ein bisschen wie Disney, die verleiben sich eins nach dem anderen halt Dinge ein. Wie sie dazu kommen, weil macht Hasbro überhaupt was mit Musik? Oder haben sie das vielleicht irgendwo in der Grabbelkiste gefunden? Vielleicht. Ich weiß jetzt nicht, Hasbro ist ja bestimmt auch so ein riesiger Mischkonzern oder ein Medienkonglomerat. Gibt es demnächst wahrscheinlich dann hier Actionfiguren von den Herrschaften. Ja, aber vor allem auch lustig, weil Hasbro halt vor allem viel Zeug macht, was familienfreundlich sein muss. Und das sind die Platten von diesen Herren ja dann nicht unbedingt. So. Ja, komisch, ne? Das scheint ja alles brand safe zu sein, so, ne? Aber ja, nicht irgendwie solche Texte bei YouTube-Videos machen, wo dann Hasbro-Werbung davor läuft. Das wäre ja schlimm. Das ist Hasbro. Das ist Hasbro, ja. Mit dieser Highbrow-Unterhaltung abschieden wir uns für heute. Das waren die Weltraumaffen. Geht in den Wald. Kauft The Blank Slate von Steven Pinker und zerschmettert. Genau. Fördert, was der Freier dient. Zerschmettert, was ihr schadet. Habt keine gelbe Angst, habt nur rote Angst. Ich hab nur rote Angst. Alle, die gucken so finster, die Typen. Ja. Schon Wald und eine erfolgreiche Woche. Ja. Wir schauen mal morgen, ob in Sachsen mehr Aufmärsche sind und ihre Flagge ändern oder so. Das behalten wir für euch im Auge. Ja, nochmal Zahlen gucken jetzt. Macht's gut. Ciao. Goldtour Maximus. Zerstören. Goldtour Maximus. Zerstören.